bist toll, da kommt man möglicherweise auch in Gespräch mit tollen Leuten. Mit tollen Leuten. Also, kommst du auch vorbei? Freibier war versprochen. Ja, mindestens. Und Essen sah aber nicht so gut aus. Naja, ich weiß noch nicht. Müssen wir noch organisieren, ist noch nicht, steht noch nicht. Ich habe gerade zum, das ist ja eher abends, wa? Ja, ja, ist also klar. Ich persönlich habe ja jetzt gerade zum Abend hin oft riesen Hunger. Ja, ja. Weil ich, also ich würde sagen, man steht spät auf. Machen wir eine Ausnahme. Also du kriegst auf jeden Fall. Ach, na, das sieht doch aber auch blöd aus, wenn ich dann da über so einem Teller mit zwei Leberwurstschnittchen sitze und der Rest hungert. Nee. Ich denke, ihr wollt die Demokratie verändern. Ja, richtig, und die anderen kriegen Leberwurstschnittchen. Verstehst du, satt werden sie schon. Nee, ach so korrumpiert. Wir wollen doch, wir wollen gucken. Nee, so korrumpierbar bin ich nicht. Du bist eine prominente Person. Nee, dann grüne Bohnen für alle. Na gut. Ich bin da auch flexibel, wisst ihr? Ich bin noch nicht alleine. Wir machen das schon. Ja? Aber wo das ist und wann? Habt ihr denn da Spezialitäten, was jetzt das Essen betrifft? Nee, wir sind da flexibel. Also wir sind zwischen. Ach, flexibel ist ja auch nicht gut. Doch, doch. Sagen wir mal, jemandem, dem man vertrauen könnte, dem würde gleich der Kartoffelsalat, den man so gut kann, einfallen. Oder eben ein wunderbarer Mohrrüben-Eintopf oder irgend sowas. Da würde mir jetzt die Zunge im Mund zusammen, Wasser, läuft mir schon mit Wasser im Mund zusammen, wo ich das nur sage. Mhm. Kannst du vorstellen, was hier los, was für eine Überschwemmung wäre, wenn du das gesagt hättest? Mhm. Sag mal, wann beantwortest du eigentlich die Fragen von den Hörern? Das, ja nicht. Ja nicht? Das ist deine Art, wa? Ja. Nee, das ist wie Theater, eiserner Vorhang. Ja, Bühne ist Bühne und wer da unten sitzt, und also hast ja Glück, du musst ja jetzt hier nicht mal Eintritt zahlen. Ja, ich finde, das wäre ja bei uns dasselbe. Bei euch? Muss man keinen Eintritt zahlen? Ja, da wo ich dich und alle, die jetzt zuhören, einlade, wenn sie... Das ist aber auch nur eine einmalige Veranstaltung. Einmalig, nie vorher da gewesen. Also sagen wir mal zum Beispiel ein regelmäßiges Freibier ausschenken. Das wäre doch, glaube ich, was noch was fehlt. Das wäre entschieden besser. Mhm. Das haben wir nicht auf der Pfanne, da hast du mich jetzt ertappt. Jetzt gibt es irgendwie böse Bedingungen, aber vielleicht klären wir erst nochmal wann und wo? Also das wäre am 19. April um 19 Uhr. 19. April? 19 Uhr. Lass mich raten, es ist ein Donnerstag. Nehmen. Mittwoch. Ja. Kannst du das? Um 19 Uhr. Na, wo ist denn das ungefähr? Prenzlauer Berg so. Im Prenzlauer Berg so. Hm? Und wo da? Hufelandstraße. Hufelandstraße. 19. April, Hufelandstraße, sag mal noch die Nummer. 19. Ist doch ganz klar. 19. 19 Uhr, Nummer 19. Ach, 19 Uhr auch noch. Ja, ist geil. So. Braucht man sich nur eh eine Zahl merken. Ist total prima. Und aber Hufeland. Aber reingelassen werden nur die Leute, die das gut finden, was ich jetzt sage. Das ist ein Problem. Oh. Aber für Freibier findet man schon eine Menge gut, auch wenn man es ja nicht so unbedingt gut findet. Wollte ich dich auch fragen, ob du es gut findest. Naja, sag erst mal. Weiß mal, ob wir brauchen Promis wie dich, die uns was unterschreiben, dass sie praktisch das unterstützen, was wir wollen. Du bist ein Promi. Damit musst du leben. Also erstmal klingt der Promi schon total scheiße, wenn dann heißt es Promi. Aber ich habe auch nicht prominent. So lange Wörter wie prominent. Ja, und dann gibt es ja noch den feinen Unterschied zwischen prominent und kontraminent, wenn du ein Skatspieler bist. Und dann hättest du aber von vornherein erkennen müssen, dass ich eigentlich eher den Kontraminenten zuzurechnen bin. Wisst du, wie die Adresse dort heißt in der 19? Nee. Kontra. Kontra? Kannst du mir glauben, ist kein Quatsch. Naja, siehst du. Und da kannst du nicht von selber drauf kommen, da muss ich mir das hier alles ausdenken. Ja, ich hab dich da hingeleitet. Und meine kostbarsten Wortspiele hier verschwenden für ein Gläschen Freibier? Nee, es gibt ja mehr für dich. Zwei Gläschen, anderthalb Gläschen Freibier. Das entwickelt noch dazu. Was soll denn da unterschrieben werden? Eine Unterstützerliste. Stehen schon einige Promis drauf. Zum Beispiel, soll ich mal ein paar sagen? Ja, sag aber nicht Tamara Danz. Nee, aber Bettina Wegner? Ja. Das ist ernst. Ja, weiter? Volker Ludwig? Ja? Kinder, das klingt ja verflucht nach Theater jetzt wieder. So, Jens Reich, Professor. Macht bloß nicht so ein Theater. Ja, ernsthafte Sache, Kuttner. Das ja, das ist doch aber jetzt nicht unbedingt... Ist doch aber nicht unbedingt... Um was ganz Ernstes, ich sag's dir, es geht um die Demokratie im Land. Ja, aber warum fragst du mich dann, wenn es um was ganz Ernstes geht? Wenn du dafür bist, dann finden doch das deine Groupies auch alle toll. Nee, das ist, glaube ich, darüber reden. Nein, das ist, glaube ich, eine Fehlkalkulation. Lobst aber nur du. Ja, zum Beispiel die Musiken, die werden auch immer gegen den Hörer gespielt. Jedenfalls gegen viele, viele Hörer. Ja, deshalb bin ich auch mehr so für so ein Gespräch, wie es jetzt langsam wird. Es wird ja gar nicht. Na doch, immer. Na, ich gebe mir Mühe, dass es nicht wird. Ich merke das schon. Sagst du mir nochmal deinen Namen? Mike. Hast du ihn überhaupt noch nicht gesagt, den Namen? Ja, ganz als erstes. Kannst du zurück. Bist du ganz sicher? Ja, todsicher. Mike. Ich hab das wäre ein ganz anderes Gespräch geworden, wenn ich das gleich von Anfang an gewusst hätte. Ja, kennst du mich schon? Nee. Siehst du mal. Und, wie findest du dich so? Mittel. mittel. Du kennst dich ja. Warum findest du dich so mittel? Ich finde ich mittel. Ne? Mich? Ich habe doch nicht nach mir gefragt. Ja, mich finde ich auch mittel. Wieso findest du dich mittel? Naja, es könnte doch immer noch anders kommen, wisst ihr? Und dann, wenn ich jetzt schon spitze und dann, das wäre doch nur... Aber meinst du, wenn es anders kommt, dann kommt man als jemand, der mittel ist, kommt man immer gut durch? Ja, denke ich. Ja? Hm? Und denkst du, wenn du jetzt spitze wärst, kommt anders, bist du hinterher scheiße. Wenn du jetzt scheiße ja. bist, dann bist du nachher auch nur scheiße. Das klingt ja auch so. Wisst ihr, in der Innenhälfte vom Kopf denke ich dit und vorne und hin und in der Mitte, dann denke ich wieder was ja. anderes. Und mal bin ich so und so. Sag mal, wollt ihr jetzt wieder den Reich zum Bundespräsidenten wählen? Überhaupt nicht. Worum geht's denn dann? Also es geht um eine Gerichtsverhandlung. Also wir wollen jetzt richtig einen Streit machen. Für Dagobert? Und nicht für Dagobert, aber... Ey, warum denn nicht für Dagobert, sag mal? Ist doch gegessen, der arme Hund, Mann. Na, ist ja nicht gegessen. Naja, vielleicht machen wir da auch nochmal... Dagobert ist so eine Figur, die wäre einer Volksbewegung würdig. Vielleicht müssen wir den auch nochmal ansprechen. Der ist auch sehr prominent, da hast du eigentlich recht. Ach. Da werden jetzt hier so arme Kerle, müssen jetzt dann noch ihre Unterschrift leisten. Müssen sie ja nicht. Es ist ja. Naja, aber sollen sie, wird von dir verlangt. Du jetzt auf unserer Liste mit. Ne, anstatt, dass du was für Dagobert machst. Ja, das mache ich doch dann. Das würde sich übrigens dann ergeben. Ach dann. Ja, das ist immer nicht gleich. Na, das ist ein bisschen antihumanistischer Ansatz. Verstehst du? Erst wird Politik gemacht und dann an den Menschen gedacht. Umgekehrt ist richtig. Okay, denk auf, doch erstmal an Dagobert und dann reden wir über Demokratie. Wir erstmal Freibier am 19. Naja, das ist schon mal ein guter Ansatz. Ja. Ganz humanistisch, also abgesehen davon, dass Alkohol ja auch tötet, aber... Ja. Ja, aber wer so willensschwach, wissen wir auch nicht, da ist man dann, manchmal ist man ja doch auf Seiten des Alkohols. Mhm. Ja. Und worum es geht, soll ich mal noch sagen? Ja, sag mal noch schnell. Also da gehen kleine Kinder, nicht ganz kleine, die gehen vors Gericht und die verklagen jemanden. Und zwar... Ach, und die wollen, weil die mit 14 schon wählen wollen. Genau. Ey. Und Christiane Backer wird dann irgendwie da Bundestagsvizepräsidentin. Ich denke jetzt darauf gekommen, das ist ja geil. Was? Das ist wirklich wahr. Du hast das Thema. Es wird eine Bundesverfassungsklage werden. Na siehst du, sag doch. Das hat es noch nie gegeben. Und anlässlich der Eröffnung der Klageschrift machen wir eine Feier. Und alle, die das gut finden, sollen kommen. Und du bist angefragt, dass wir dich mit erwähnen dürfen. Oh, das ist aber hardcore. Nur die gut finden, dürfen kommen? Ja, klar. Nee, ich finde jetzt, wer, sagen wir mal, am 19. April, Donnerstag, da sind die Partys nicht so heftig, Mittwoch, da sind die Partys nicht so heftig, ihr seht, wer da Durst auf ein Schlückchen Freibier hätte, der sollte da hingehen. Und dann kann man immer noch versuchen, Überzeugungsarbeit zu leisten. Das geht doch verstehe. Ja, möglicherweise im Schulterschluss mit Bruder Alkohol, dem einen oder anderen prominenten Unterschrift abtrotzen. Hm, genau, das machen wir jetzt gerade. Ja? Aber wir machen das ja nicht wegen dem Bier. Du kriegst ja das Bier nicht für die Unterschrift, sondern das ist ja nur... weil du so ein blödes Thema hier vorgegeben hast und ich dir das gerne erzählen wollte. Ja, mein Lieber, hast du einen ganz schönen Kopfstand gemacht, wa? Hat auch geklappt. Ja. Machst du mit? Klappt ja immer. Machst du mit? Na, ich muss mal sehen, wieso, sagen wir mal, der Zustand meiner Mundhöhle am 19.04. um 19 Uhr in der Hufelandstraße 19 ist. Aber so weiter ein bisschen oben im Kopf guckst du nicht mal nach. Ich meine, ob du jetzt Lust hast, das auch so von der Mundhöhle unabhängig zu unterstützen. Wobei, die Mundhöhle ist ein so uninteressanter Ort nicht, ja? Die ist ja direkt unter dem Gehirn. Da bestehen nämlich an Geheime sehr eng. Also der Weg ist auf jeden Fall ein kurzer Weg. Ah, das stimmt, ja. Ja? Das sollte man in Rechnung stellen. Ja, da gebe ich dir recht. Das ist meine Ausnahme. Gut. Und ab wann sollen die denn jetzt wählen dürfen? Wofür klagten ihr jetzt? Ja, es sind zwei Leute, ganz konkrete Personen, die machen so eine sogenannte Verfassungsbeschwerde. Warte mal, tatsächlich Christiane Backer? Nicht doch, die kenne ich doch gar nicht. Na sie, ach, die Interessen junger Menschen wahrnehmen wollen und Christiane Backer nicht kennen. Also man kann sie ja scheiße finden, aber man muss sie doch wenigstens vorher kennen. Wobei muss man auch nicht. Genau. Ist eigentlich auch real. Außerdem versuchen wir es. Nee, aber als Argument soll das erstmal gelten dir gegenüber. Du darfst ja jetzt nicht genau sagen. Wenn ich sage, es muss nicht so sein, dann ist es was anderes, als wenn ich dir sage, dass es doch so sein muss. Ja. Ja. Du siehst, so Dialoge sind ganz schön schwer. Und dann immer noch ins demokratische halten, wa? Ja, das mit dem Demokratischen ist ja eine interessante Frage. Sollen die ab 16 schon wählen dürfen? Ja, wieso? Der eine, der ist 12 und der will wählen. Und ich sehe nicht ein, warum nicht. Und darüber wollen wir gerne, dass diese Leute im Bundesgericht, bei denen ja irgendjemand schon mal gesagt hat, dass die eigentlich wegen Befangenheit in dem Fall... Ach, weil die zu alt sind. Das ist ja eine clevere Strategie. Aber das weiß ich nicht, ob wir das machen. Ja? Sollen nur 12-jährige Richter darüber entscheiden dürfen? So ungefähr. 12-jährige Bundesgerichtshofrichter. Heieiei. Aber da habt ihr aber eine verzwickte Situation geschaffen. Sag ich dir, und da wird... Wobei, die werden ganz cleveren Ausweg finden. Der Prozess wird irgendwie 10 Jahre dauern, dann ist er 22 und dann sagen sie, okay, soll er wählen. Meinst Ja, ja, die sind ohne doof. Naja, dann sind sie ja selber schon tot. Ach, die wachsen immer nach. Meinst du? Ja, ja. Naja, vielleicht kriegen wir es noch hin. Hast du schon mal gesehen, dass am Bundesgerichtshof ein Stuhl leer geblieben ist? Nee. Vielleicht. Da streben doch viele nach. Meinst du? Ja. Ach. Ey, kennst du den denn eigentlich? Kennst du den? Macht das Sinn, wenn der wählt? Wen? Na, den Zwölfjährigen da. Also wieso knüpfen wir das jetzt an die Sinnfrage? Du wirst auch nicht gefragt. Ich meine, bei dir wird auch nicht gefragt, ob das Sinn macht. Klar, fragen sie immer bei mir. Deswegen denke ich, frag mal zurück. Das stimmt auch nicht. Es wird kein Schwein gefragt, ob es Sinn macht. Habe ich noch nie gehört. Wählen kann jeder besoffene, dumme, sonstige. Keine Frage. Stimmt. Wisst ihr? Klick. Erste Mal. Wir haben ungefähr 7 so eine guten Argumente. Meinst du, es wird echt besser, wenn 12-Jährige wählen? Ja, ich glaube, dass die sich selber dann viel ernster nehmen. Ja? Jenerseits gibt es ja immer diese komische Losung, Kinder an die Macht, ja? Das finde ich überhaupt nicht. Das ist ja, steht ja gar nicht zur Debatte. Die werden ja nicht gewählt. Aber ach, die sollen nur wählen dürfen. Können auch gewählt werden, das wird aber nicht passieren. Mensch, ich habe jetzt aber gesehen, dass sie alle Pro-7 kicken, gerade im Osten. 27% haben die dabei, sehen 6- bis 12-Jährigen. Kann ja nicht so passiert sein, wenn du auch mitgeguckt hast. Hast du das? Nee, ich nicht, ich bin ja nicht 6 bis... Woher wissen du das? Na, weil ich nicht 6 bis 12-Jährig bin. Nee, aber woher hast denn du gesehen, dass die das gucken? Habe ich mir gelesen in der Zeitung. Ach so. Ach, ich glaube, die wissen schon Bescheid. Doch ganz viel Schrott, was in der Zeitung steht. Ach... Ich denke mal, sagen wir, dass zum Beispiel Einschaltquoten viel genauer sind als Wahlergebnisse. Weil, du, wer noch alles weil daran haben sie nämlich ein wirkliches Interesse. Wahlergebnisse, ob da 2-3% mehr oder weniger, ist ja eigentlich egal. Aber bei den Einschaltquoten, da steht echt Knete dahinter. Pass mal auf, jetzt frage ich dich mal eine ganz einfache Frage. Wie viel Prozent der Pro-7-Gucker sind über 18? Boah, das weiß ich jetzt auch nicht. Die Mehrheit. Und das sind nämlich die ganzen, die jetzt wählen dürfen, die gucken auch alle Pro-7. Das ist schon verrückt. Vielleicht sollten wir es dafür einsetzen, dass keiner mehr wählen darf, außer die, die wir sympathisch finden. Super. Das wären doch klare Verhältnisse. Hm. Ja? Wir beide. Also wir müssten uns erstmal kennenlernen. Ja, das machen wir. Wobei ich kenne mich ja selber. Also du kommst am 19. Find mich sympathisch und finde, wenn ich andere sympathisch finde, sind die in der Regel auch sympathisch. Insofern ist das also jetzt eine unhinterfragbare Voraussetzung eigentlich. Für intelligente Demokratie. So ähnlich ist es bei mir auch oft und weil ich dann manchmal denke, dass... Wobei, du findest dich ja nur Mittel. Ja, das wollte ich ja gerade sagen. Deshalb denke ich manchmal, dass ich mehr als Mittel bin. Und dann denke ich wieder, sagt man doch nicht. Ach, hast du nur deswegen nicht gesagt, wenn man nicht sagt? Ist so ein bisschen... Ah ja, da muss man aufpassen mit den Sachen, die man nicht sagt oder die man doch sagen sollte oder nicht sagen sollte. Oder weiß ich, ist ganz schwierig. Ah, das Geilste fand ich eigentlich, dass du bei Kinder und Gericht sofort das mit den Wahlen rausgekriegt hast. Das zeugt eigentlich davon, dass du ganz gut auf ein Thema drauf bist. Und wenn du noch eine Weile nachdenkst... Also soll ich dir sagen, wovon du zeugst? Woher? Von überschäumender Intelligenz und Sensibilität. Genau. Brauchen wir solche Leute. Ja, wenn ich jetzt noch 12-Jährig wäre, weil das wäre so klasse. Ja, kann ich leider nicht mit dienen. Aber pass mal auf, dich lassen sie auch noch wählen, wenn du 90 und blöd bist. Ich kann mir Bildet schwer vorstellen. 90 zu werden und blöd zu werden. Ich meine nur gesetzt den Fall, falls sowas hier eintreten würde. Also selbst wenn du 90 wirst, wirst du ja noch schlauer sein. Und so weiter. Ach, da werde ich in meinem Alzheim sitzen und den lieben Jörg guten Mann sein lassen. Okay, Dirk. Also 19. April, Hufelandstraße, 19 um 19 Uhr. Gibt's Freibier und jede Menge prima demokratischer Diskussionen. Einverstanden? Ja, und ich hau dich nochmal an, okay? Du kannst dir nochmal überlegen, ja. Ich überleg's mir nochmal. Also bis dann. Okay, tschüss. Hi. Hallo? Ja, Tag. Hi, Kuttner. Wer bist denn du? Ich bin Julian. Julian. Ja, sicher, ey. Ich find's voll geil, dass du wieder da bist. Von wo aus rufst du an? Ich, aus Kohlhasenbrück, das ist ganz nah bei Potsdam. Kohlhasenbrück? Ja, Kackhasenbrück, kannst du auch sagen. Nee, sag nicht. Na, find ja so eine Worte nicht so schön. Was? Hat das was mit Kohlhaas zu tun? Eher mit Kackhaas, weiß nicht. Ja gut, wenn ihr anruft, hat es wahrscheinlich eher mit Kackhaas zu tun. Von wo aus ruft ihr an? Das klingt so, wie wenn ihr in der Badewanne sitzt. Nö, das ist hier so eine Art Imbiss. Ja, so eine Küche, so Imbissküche. Sag mal dem Typen da hinten, der soll doch lieber die Flasche vom Mund nehmen und nicht so rumbrüllen, ja? Ey, nimm mal die Flasche vom Mund und nicht so rumbrüllen. Nicht vom Mund, sondern vorm Mund. Dann hat er was zu tun, ist beruhigt. Ja, dann mach das mal, wa? Ja, wisst ihr, ist irgendwie immer ein schwieriges Alter, weil man den Übergang vom Nuckel zur Flasche nicht so richtig bewältigen kann und nicht genau weiß, wie man sich da entscheiden soll und dann hat man Mund offen und kommt jede Menge Mist raus unter Umständen. Was für ein Mist, das kommt ja jetzt gerade bei dir raus, ne? Ja, ich sag ja, das ist ein schwieriges Alter. Wie? Ja. Ja. Ja, was nu? Na, du bist dran. Kurze Rede ans Volk. Was für ein Volk? Mann, Kinder. Oh. Ist schon manchmal ganz schön schwierig, wenn man auf einmal am Radio ist, wa? Und alle hören zu. Und denken, Mann, den kenne ich doch, ist doch der. Der war doch bisher war der immer so sympathisch. Und jetzt im Radio? Hi. Oh. Sonst nicht auf den Mund gefallen. Nö, warum denn? Ja. Gut, noch einen letzten Tipp. Wofür denn? Ich habe das Thema gar nicht mitbekommen. Ja, das ist ganz schwierig. Erzähl mal. Kinder, wollt ihr euch erstmal beratschlagen? Ich sag hier nochmal die Telefonnummer an. Wo habe ich die denn? Ja, aber sag mal erst mal das Thema an. Nee, ich sag das Thema danach an. Einverstanden? Ach, Mensch. Bist nicht einverstanden, wa? Nee, bin ich nicht. Ey. Ei. Jetzt zieht dem Demokraten ein Messer in der Tasche ruf, aber ich werde daran, das nichts zu ändern. Hier ist die Telefonnummer. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonst die sachdienlichen Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl. 0331 für Potsdam. 74 81 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. So. Hallo? Ihr setzt euch jetzt an den Tisch? Nee, ich will jetzt mal was sagen. Steckt eure kleinen Köpfe zusammen? Ich will nichts sagen. Hört euch hier die Musik an? Ich will dich hören. Danach meine Themenansage und dann ruft ihr nochmal die Nummer an, die eben angesagt wurde. Einverstanden? Nö. Nein. Tschüss. Hier ist X-Ray Specs mit Let's Submerge. Auch großartige Musik. Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Es geht los, meine Damen und Herren. Machen Sie sich auf allerhand gefasst. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Thema, ich erkläre es nochmal. Es geht einfach so um Tipps, wo irgendjemand, der hier anruft, irgendjemand anderen, der zuhört, einfach mal so sagt, was man mal machen sollte, was man mal machen könnte. Mir ist nämlich neulich aufgefallen, dass man prima trinken und essen und Spaß haben kann bei, so sagen wir mal, Theaterpremieren, Ausstellungseröffnungen. Man muss den ganzen Teil vorne nicht unbedingt mitnehmen. Das hängt natürlich vielleicht auch davon ab, was vorher passiert, aber könnte da einfach hingehen. Da ist eine Menge Spaß dran. So. Hi, wer bist denn du? Hallo? Hallo, hallo, hallo? Habe ich da wieder zu schnell raufgedrückt oder zu langsam? Hallo? Hallo? Weg ist weg. Tag, wer bist du? Hallo? Jetzt ist total... Hallo. Ja. Ach, jetzt habe ich ja schon gedacht, ist Blockade angesagt. Alle rufen an, aber keiner sagt was. Ja, immer wenn du gerade was sagen willst, dann geht meine 2 Minuten hier rum und dann... Raus. Ach, fliegt man nach 2 Minuten schon raus? Nee. Ja, du kannst doch nicht ewig klingeln lassen. Echt? So schnell? Hast du mal auf die Uhr gekickt? Wie lange? Ja, ich hab so eine Uhr am Telefon. 2 Minuten? Pff, na, das ist ja aber ungerecht, wa? Ja. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da muss ich mich ja hier beeilen. Nee, du musst immer vorher sagen, wann du wieder Anrufe annimmst. Ach so, ne? Immer wenn die Musik zu Ende ist eigentlich. Naja, das stimmt nicht ganz. Weil ich manchmal dann noch was sage. Manchmal. Naja, ich werde mir Mühe geben, nichts mehr zu sagen. Ja, gut. Also zu den Tipps, ne? Ja. Wie heißt denn du? Gregor. Gregor. Aus Mitte. Tag, Gregor. So, du hast jetzt prima Tipps zum Beispiel? Ja, naja, also ich habe zum Beispiel mal in der Staatsoper gearbeitet, als Einlasser. Ja. Und, naja, alle Freunde, ne, die man dann so hat, die kann man dann kostenlos reinlassen. Ja, aber jetzt arbeitest du da nicht mehr? Jetzt hast du keine Freude mehr? Jetzt ist es auch ja, eigentlich ich kenne die Einlasser noch. Kein Tipp, ja? Aber du würdest ja jetzt, sagen wir mal, nicht Bestellung für die Staatsoper annehmen. Wenn jetzt jemand, wir sagen zum Beispiel deine Telefonnummer durch, da rufen dann 3 oder 4 Leute an und sagen, ja, sie würden Jens Hörner am Donnerstag mal dit und dit sehen. Ja, ganz so plump geht es nicht. So geht es nicht. Man müsste also, sich schon irgendwie ein bisschen bei dir einschmieren. Naja, bei mir jetzt nicht mehr, also mehr bei den Einlassern. Ne? Das, wie macht man? Halt eben an Leute kommen. Gibt es denn da so eine Regel, wie man sich so bei Einlassern zum Beispiel beliebt machen kann? Naja, das muss jeder selber rausfinden. Aha. Also, sind natürlich jetzt zwischenmenschliche. Du meinst, dass da bei Frauen dann die Chancen sowieso größer sind? Ja, naja. Also, ja, da kam ein chauvinistisches Lachen, das stammte nicht von mir, sondern von, wie war dein Name? Gregor. Gut, sag mal, haben die eine prima Kantine da in der Staatsoper? Ja. Kann man da auch zum Beispiel gut Mittagessen? Ja. Wie ist denn die so preislich, die Kantine? Die müssen ja dann eine gute Kantine haben, wa? Also, wenn da so diese Millionenvertrags... Ach, wobei, die essen sich ja da nicht, oder? Barenboim ist ja da. Hast du den schon mal in der Kantine gesehen? Nein, in der Kantine nicht, nee. Nee, wa? Also 5-6 Mark ist für den Mittag jetzt schon. Ach, das ist doch aber gut. Ja. Und kommt man da halbwegs problemlos drin? Naja, man muss bloß zielbewusst, also zielstrebig durchgehen, ne? Ah ja, aber da ist immer ein Problem, man muss dann wissen, wo die kann. Oder man kann ja vorne sagen, man ist da verabredet mit hier, mit Barenbäumen. Naja, vorne sowieso nicht. Ach so, nee, naja, aber hinten ist doch am meisten Pförtner davor. Naja, ja? Da muss man dann eben so reingehen, dass man, dass es aussieht, als man weiß, ja, wo. Könntest du jetzt mal wenigstens noch eine kurze Wegbeschreibung machen, dass man da nicht so ziellos durch die ganze Staatsoper und dann irgendwo auf dem Hängeboden da landet? Ah, ich sehe, du kennst die Staatsoper von hinten nicht, ne? Nee. Es ist so verwinkelt. Oh. Also da läuft man wirklich, man geht da 10-mal lang oder so, unter Führung sozusagen, und dann kann man das im Schlaf, aber beschreiben kann man das nicht. Ach so, ach, das ist ja blöde. Und wenn man da ja ein paar Mal falsch abgebogen ist, dann landest du irgendwo in irgendwelchen Umkleideräumen und so. Ja, gibt's denn so Kennzeichen, wo man, sagen wir mal, Leuten folgen könnte, von denen relativ sicher ist, dass die jetzt in die Kantine gehen? Naja, das nehmen wir an, man ist am Pförtner vorbei, ja, zack, steht jetzt in irgendeinem Winkel. Und sieht, dass Leute von rechts kommen und Leute von links kommen. Und muss sich jetzt entscheiden. Entweder gehst du dem hinterher oder dem hinterher. Ja, das ist ziemlich unwahrscheinlich. Also die mit dem dicken Bauch sind, die kommen wahrscheinlich gerade von der Kantine. Aber ah ja. Also man müsste eher so den Ausdruck von Hunger und Unterernährung im Gesicht versuchen und zu entziffern. Ja. Ja. Das ist schwer, ne? Ja, das ist schwer. Die sind auch noch alle verkleidet und so. Wie ist das Essen da so sonst in der Kantine da? Schon noch, ich meine, das ist für 6 Mark gutes Mittagessen, wenn man dann gerade da so im Zentrum da unter Linden ist, ist doch nicht schlecht eigentlich, wa? Ja, Ja, man darf da halt bloß nicht mit Koffern und mit... Ja, oder man geht eben weiter Uni in die Mensa, aber da weiß ich auch gar nicht, wie kommt. Dann braucht man immer nur Essenmarken wahrscheinlich, wa? Ja, das ist auch kein Problem. Das ist auch eine, ja, siehst du, das ist auch eine Möglichkeit. Ja, aber wie kriegt man die Marken ohne Studentenausweis? Naja, wenn man so in dem Alter ist. Dann geht es noch. Das, also, es steht zwar dran, dass man unaufgefordert den Ausweis vorzeigen soll, aber das braucht man nicht. Ach, da geht man einfach hin und kriegt dann einfach so Marken. Hm. Ah ja. Oder man fragt einen Studenten. Und wie ist es dann mit dem Professor? Also, ich müsste ja dann wahrscheinlich eher so ein professorales Gesicht aufsetzen. Mich würden sie möglicherweise als Student nicht mehr akzeptieren. Na, da gibt es ja eine Professormensa. Ja, Professorenmensa. Haben die da auch Marken? Ich glaube ja. Die sind dann die Raum mit Ende teurer. Ja. Ach ja, nee, dann ist ja doch die Studentenecke da doch besser. Hm. Aber es ist immer sehr voll. Naja, gut, aber wenn man Hunger hat, nimmt man da einen Kauf. Muss man auch zehnmal essen. Ja. Richtig, ja, das kann man sich ja dann noch leisten. Ja, die Portionen sind sehr klein geworden in den letzten Jahren. Also ach, echt? Hm. Das sparen die jetzt. Also für den richtigen Studenten. Und da steht möglicherweise ein Beschluss vom Wissenschaftssenator hinter. Die Portionen kleiner. Ja, und die Preise hoch. Und die Preise hoch. Die steigen ja jetzt jährlich. Gott, oh Gott, ist das ungerecht, wa? Ja, das ist wie mit den Mieten, ne? Ja. Das ist alles ungerecht. Aber BAföG haben sie dafür eingefroren. Ach nee, das wird ja wieder erhöht jetzt. Na, also, ja, ach, das ist doch aber wieder nur wieder nett, wa? Ja. Ja, gut, hält sich so in Grenzen. Okay, Gregor, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf. So ganz direkt, ganz unmittelbar in die Praxis umzusetzen, der Tipp war ja leider nicht. Naja, unmittelbar, naja. Naja. Gut, war aber schon erstmal, sag mal, es ist im Grunde hier eher eine Ideenkonferenz, die Sendung. Okay, ich danke dir für deinen Anruf und gebe fairerweise für alle, die nach 2 Minuten, nee, die so eine Lücke nutzen wollen, wo jemand nach 2 Minuten rausgefallen ist und die Telefonnummer noch nicht kennt, der, den gebe ich hier nochmal die Telefonnummer. Tschüss, Gregor. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonst die sachdienliche Hinweise. Und mal hinnehmen sollte. Also es sollte jetzt nicht nur die Abzockernummer sein, sondern auch einfach so Hinweise auf schöne Erlebnisse, die man haben kann, wenn man weiß, dass. Und genau darum geht's. Also wer sagt die nicht Hinweise glauben, hat, ja? Die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Wie gesagt, um die geht's. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Und ohne sachdienliche Hinweise läuft hier nichts. Wenn Sie glauben. Außer Musik. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Ja, die Kollegen werden sich da auch freuen, wenn da prima Tipps kommen. Die warten ja oft auf Tipps aus der, werktätigen Bevölkerung. Hallo, wer bist denn du? Lini. Lini? Mhm. Ach, du bist so ganz schlecht zu verstehen. Oh, tut mir leid. Ja, das bringt ja oft eine Menge, wenn man den Mund ein bisschen näher an diese Sprechmuschel da ran nimmt. Ich hatte gerade so verträumt am Hörer gehangen. Ach, warum hast du jetzt so verträumt an, weil der Gregor so eine tolle Stimme hat? Wer ist denn Gregor? Den habe ich gar nicht mehr gehört. Mit dem habe ich eben telefoniert. Ach so. Tja, habe ich was verpasst, ja. Ja, oder hast du einen Fernseher an? Nee, wieso einen Fernseher? Na, weiß ich nicht, dass du verträumt bist. Oder sitzt da etwa ein netter junger Mann rum bei dir im Zimmer? Nee, das auch nicht. Auch nicht? Du bist ganz alleine? Ja. Welchen Grund hast du jetzt verträumt zu sein? Na, ist schon so späte Stunde, ne? Ach so. Ja. Also du meinst eher müde, hast du aber nett formuliert. Ja. Ja, schön. Dann sag lieber verträumt. Müde würde mich ja jetzt ein bisschen runterziehen. Was? Wenn du jetzt müde gesagt hättest, dann hättest du mich ein bisschen runtergezogen. Aber verträumt nimmt man doch als Kompliment. Ja. Und denkt vielleicht, ach, meinetwegen. Sag jetzt nicht nein, sag aber auch nicht ja. Lassen wir es offen stehen so. Ja, ist schöner so. Lini? Lilly. Lilly? Ja. Lilly. Ja, genau. Lilly. Willst du ein paar gute Tipps haben? Ja, ja. Also es sind mehr so ein bisschen die Alltagstipps. Also was du da vorhin gegeben hast, das war ja schon mehr so zu festlichen Anlässen. Ja, nee, können auch einfache Sachen sein, wie man irgendwie Kaffeeflecken aus weißen Hemden rauskriegt. Nee, sowas habe ich nicht. Sowas auch nicht, schade. Mehr so, um sich so ein bisschen durchzuschlauchen, ne? Ja, das ist ja schon. Gut bei Kasse ist. Ja. Und jetzt aber, jetzt fordere hier nicht zu Ladendiebstählen auf. Nein, gut. Ja, ist ja eine ordentliche Sendung. Ja. Ja, auf dem Boden des Grundgesetzes. Mhm. Und durchaus dem Strafgesetzbuch verpflichtet. Ja, werde ich dran denken. Ja, schön. Okay. Also so, bei mir ist es oft ein Problem mit Tippen, ne? Also wenn ich kein Geld habe und so. Und wenn man so ganz charmant ist und sich so an die Leute ranpirscht und sagt, ja, und eigentlich wollte ich ja aufhören und ist so schwer und jetzt hast du mal noch eine. Also man darf das nicht so oft bei denselben Leuten machen, weil die werden sehr schnell sauer. Aber ja, ich kenne dieselben Leute. Ha? Ich bin einer von denselben Leuten. Die dann sauer werden? Ja, die immer gerne gefragt werden. Ja, aber ist okay. Ja, und so kann man sich eine ganze Weile ganz gut durchschlauchen. Oder so zum Beispiel zum Essen, ne? Hast du da, warte mal, muss ich ja gleich mal nachfragen, hast du da schon so interne Rekorde aufgestellt? Ach nee, ich zähle da nicht so mit, weißt du. Ach schade. Aber so zeitmäßig, kannst du das sagen? Für die längste Zeit, wo du Bohne zu bezahlen, durchgeraucht hast? Ja, so vielleicht so über 4 Wochen. Ach, so lang geht das, ja? Ja, sicher. Ist aber dann blöde, wenn man zum Beispiel beim Frühstückstisch sitzt und jetzt gerne eine Zigarette rauchen würde, wa? Das ist schlecht. Und keiner da, sondern sieht auch doof aus, wenn man dann am Morgenmantel auf die Straße huscht. Mhm. Ja. Kommt nicht so gut. Nee. Nee. Oder man schlaucht schon ein bisschen Vorrat, sodass man dann noch eine hat. Ja, das ist auch gut. Machst du das auch? Nee, eigentlich weniger, eigentlich mehr so, wenn es akut ist. Ne? Ja? Mhm. Dann wird ihr gefragt, man kriegt eine Zigarette und raucht die gleich auf. Ja, klar. Ohne, dass man die noch irgendwo wegsteckt, die zum Beispiel extra. Nee, das ja. Ist gleich auf. Mhm. Ja. Führt das aber nicht auch manchmal zu Missverständnissen? Ach so. Wenn du jetzt, sagen wir mal, mit einem treuen Blick so einen jungen Mann von unten nach oben anschaust und ihn um eine Zigarette fragt, dann denkt der ja vielleicht, ach, die Kleine macht mir doch nur was vor, die hat da sicher die Taschen voll von Zigaretten, die will da was ganz anderes. Ja, wenn es ein netter junger Mann ist, dann ist es ja, Ja, dann darf der auch denken, dass du was ganz anderes, dann willst du vielleicht auch was ganz anderes, dann denkst du selber ja nicht an die Zigarette. Nö, also meistens denke ich schon an die Zigarette. Ja. Mhm. Aber ist schon schön, wenn Zigarette und ein netter junger Mann zusammenkommen, ja, wa? Okay. Und passiert das öfter? Gibt's da irgendwie, hat man da eine bessere Trefferquote dann? Als mit anderen Fragen? Nee, eigentlich nicht. Nee? Eigentlich ist es auch ein bisschen platt, muss ich sagen. Also ja, vor allen Dingen, man hat mit Garantien Raucher, wa? Ja. Und die stinken ja dann immer. Ja, die stinken. Mm, ja. Ja, und dann ist es noch ganz praktisch, wenn man zum Beispiel mit Essen, ne? Also zum Beispiel in der Mensa, ne, ist ja eh schon sehr billig, das Essen. Und wenn man dann so hingeht, so um die Mittagszeit, wenn alles voll ist von Studis und ein bisschen durcheinander, und dann kann man halt ab und zu auch mal ganz gut vergessen zu bezahlen. Also ich meine, wenn man da so, also ist ja auch verwirrend, so eine große Mensa, und wenn man dann da zwischen den Kassen irgendwie durch und das alles nicht mitbekommt, dann funktioniert es auch ganz gut. Ach, da musst du dann aber immer versuchen, die Verwirrung, die gerade in der Mensa herrscht, auf deinem Gesicht nochmal ein bisschen was nachzuzeichnen. Ja, entweder die Verwirrung oder einfach nicht mehr dran denken zu zahlen. Also man kann da auch also mit so ein bisschen selbstverständlichen, ehrlichen Gesichtsausdruck klappt es auch ganz gut. Das ist ja dann aber schon eine Konzentrationsleistung. Also ganz fest dran zu denken, dass man jetzt nicht dran denken darf. Ja, schon eine Leistung. Alleli, ich glaube, du bist ja ziemlich professionell. Du klingst richtig auch gleich ein bisschen unkonzentriert und leicht verwirrt und schüchtern. Ich klinge unkonzentriert? Ja, nee, nicht im schlechten Sinne. Sondern wie wenn du jetzt, sagen wir mal, dich weigern wolltest, mir deine Essenmarke zu geben. Ach so. Ja, also als ob ich hinter der Kasse sitze und du hast jetzt... Das habe ich wahrscheinlich alles schon so verinnerlicht. Ja, und du tapperst jetzt mit vollem Teller an mir vorbei. Ja. Ja. Völlig verwirrt. Ja, ich bin aber auch trotzdem schwer beeindruckt. Ja, ne? Bin aber andererseits natürlich ein Menschenkenner und denke, ach, die Kleine will wohl nicht bezahlen und sieht deswegen so verwirrt aus. Na, zum Glück sitzt du nicht an der Mensakasse. Ja, ach, na, bei mir würdest du auch so durchkommen, glaube ich. Ach, das ist nett. Ja? Ja, ja, schön, wa? Schön. Ja. Dann hab noch einen schönen Abend. Ist prima Lösung. Kuttner an die Mensakasse. Ja. Okay, vielen Dank für deinen Anruf. Ciao. Tschüss, Lilly. So. Wen haben wir denn da? Hallo, hier ist der Lars. Tag, Lars. Ja, Tag. Lars war's. Hi. Hallo? Ja. Nein, ich habe jetzt meiner dämlichen Bemerkung nachgelauscht und habe aber mit der Befriedigung festgestellt, dass er jetzt irgendwo weit am Horizont verschwunden ist. Okay. Ja. Ich kann erzählen und erzählen und erzählen. Brauche ich Anrufer? Nee, brauche ich doch im Grunde ja nicht. Doch. Tag, Lars. Schon. Ja, aber so manchmal als so, dass ein Echo zurückkommt, ja, als Bergwand. Lars, nee, ich will jetzt ja nicht eine Bergwand aus dir machen. Du kannst doch selber reden. Du musst nicht nur Echo. Ich habe eigentlich den Tipp für alle Leute, die gern mal ein Interview mit Kuttner beim Metrobeat machen wollen. Ah ja. Die sollten auf jeden Fall mal beim offenen Kanal eine Radiosendung machen. Oder sollten unsere Sendung mal einschalten? Kennst du die vielleicht noch? Du hast mir da, glaube ich, einen Zettel gegeben, aber ich habe den dann gleich wieder verbummelt. Die heißt Radioaktiv. Radioaktiv, was ein origineller Name, hm? Und kommt die jetzt am kommenden Sonntag und da haben wir keine Zeit im Studio. Schön. Ja, na, na Mensch. Vielleicht. Ja, kenne ich vielleicht. Ja. Also das ist da würde ich ja noch einen Tipp drauf geben, wer mal Keimzeit kennenlernen will, der muss so tun, als ob er vom offenen Kanal ist und so tun, als ob er ein Interview machen wollte. Genau. Ja, ja, und im Grunde reicht da auch eine bemalte leere Zigarettenschachtel, um, sagen wir mal, so einen Sony DAT Recorder vorzutäuschen. Ja, nein, was so wie ihr es mit mir wahrscheinlich gemacht habt, da? Was andere hatten wir ja bei Metrobeat auch nicht dabei. Ja. Und mir ist es aufgefallen. Ich hab's mir aber nicht anmerken lassen. Und dachte, ach, die jungen, verwirrten Männer wollen ja bloß mal ein Interview mit dir machen. Gut, war, glaube ich, ein prima Tipp. Wie geht es eigentlich deinem Arm? Ist wieder dran. Ist wieder dran, das ist gut. Ist wieder dran. Und hochkriegt auch wieder. So halbwegs. Das war ein schweres Problem. Weil der war 14 Tage, also nur so an meinen Bauch rangebunden, quasi. Ja, oben jeglicher Kontakt zwischen Schulter und Oberarm war so gut wie abgebrochen. Und der ist dann aber langsam wieder rangewachsen. Und dann neigte er aber, das Private ist politisch, sagt Dieter Kunzelmann immer. Ich hab den neulich mal in der, kennst du Dieter Kunzelmann? Ist auch real. Auf jeden Fall ist es jemand, der sagt, das Private ist politisch und der geschafft hat, mit seiner Blinddarmnarbe auf einer Zeitung zu posieren. Aha. Da bist du jetzt beeindruckt. Ja, ich bin jetzt auch gerade wieder beeindruckt von dem, was ich so weiß und was ich so erzählen kann. Völlig zusammenhangslos. Und jedenfalls, warum erzähle ich das? Nur, dass es nicht den Eindruck macht, dass ich hier rumprivatisiere, sondern dass es nach wie vor von enormer politischer Intensität ist, wenn ich über abgebrochene Arme spreche. Und jetzt bin ich also in der Lage, den Arm wieder hochzureißen. Und zum Beispiel Hurra zu brüllen. Was der einarmig ziemlich dämlich aussieht. Das ist sehr schön, dass dein Arm wieder funktioniert. Ja. Ja, ich wollte eigentlich noch grundsätzlich sagen, generell, wenn man beim offenen Kanal Radio macht, kommt man nicht nur an Bands wie Keimzeit oder an die bolschewistische Kurkapelle Schwarz-Rot ran, um mit denen ein Interview zu machen oder so, sondern eigentlich an alle Bands, wenn man sich entsprechend kümmert. Und dann kommt man auch kostenlos in die Konzerte. Ey, wollen wir wetten, dass du bei Neil Young Probleme hättest? Bei Neil Young? Ja. Wollen wir wetten? Weiß ich nicht, muss ich probieren. Aber der ist jetzt irgendwie nicht da demnächst, ne, oder? Nee. Schade eigentlich, wäre schön, wenn Neil Young da wäre. Könnte man mal glatt mal wetten. Ja, ach, na, da würde ich ja gerne hinterherlaufen. Und kicken, wie die jungen Deppen vom offenen Kanal sich anstellen, wenn es um Neil Young geht. Und? Ja, ja, es war leicht beleidigend von meiner Seite. Ach, das kriegen wir ja schon hin mit Neil Young. Ja, ja? Ja, das machen wir. Na gut, wenn nicht, steht eben ein alter Depp da mit aufgerissenem Maul und staunt, was die jungen Deppen so drauf haben. Ich schicke dir deine Kassette von dem Interview mit Neil Young. Ja, mach das. Aber nimm da jetzt nicht so, das grassiert ja immer so, dieses Nachmachen. Sprechen ja alle nur noch wie Helge Schneider, Ernie und Bert oder wie heißen die hier von MTV? Beavis und Butthead. Ja, nicht, dass ihr da so ein Neil Young-Double habt. Nee, das kommt ja auch bloß dann, wenn der in Berlin mal ist. Also irgendwie hinterher zu fahren, das können wir uns leider nicht leisten, weil wir doch bloß vom offenen Kanal sind. Ja. Na gut. Denn haltet den Kanal schon offen. Tschüss erstmal, ja? Ja, tschüss. Tschüss. Ja, wissen Sie, war das ein Tipp, mit dem man was anfangen kann? Reicht ja, wer mich interviewen will, reicht ja, wenn man hier anruft. 7481110 in Potsdam. Und wer, das wird jetzt ein Teil der Bevölkerung, der nicht werkt, der oder zumindest jetzt radiohörende Bevölkerung sein, wer hier nicht durchkommt, weil die Leitungen gerade besetzt sind, der könnte sich an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden und da vielleicht den einen oder anderen kurz gefassten Tipp loswerden. Der ist wiederum zu erreichen unter der Telefonnummer 0331 für Potsdam und dann 721 39 47 in Potsdam, das hat die Vorwahl 0331 und da sitzt der halbautomatische Anrufbeantworter und ist bereit, all die unglücklichen Seelen, die hier nicht durchkommen oder nach zwei Minuten von dieser bösen Telekom aus der Leitung geschmissen werden, zu trösten. Okay. Jetzt hat hier, glaube ich, gleich einer aufgelegt. Nee, zack, ist wieder einer drin. Der ist wahrscheinlich rausgeflogen. Jetzt habe ich es mal selber beobachten können. Arme Nummer 6, tust mir so leid. Wer bist denn du da? Hallo, guten Tag, jetzt Martin. Schön, Tag Martin. Ja, du sagtest gerade böse Telekom. Ja, böse Telekom. Ich arbeite aber bei der Telekom. Böser Martin. Nein, gar nicht. Ihr seid ja beide so böse. Ihr versteht euch aber gut, nämlich an Telekom und du, oder? Ja, der Tele, der kommt immer. Also. Ja, siehst du, das sollte dich nachdenklich machen. Na gut, also ich habe da einen Tipp. Du hast einen Tipp? Ja. Wie man umsonst telefonieren kann? Na, den wird aber nicht verraten. Also. Oh, nee, weil du jetzt so Betriebspatriot bist, ja, ja und genau. Denke, meine wunderbare Firma, die mir Lohn und Brot gibt, die soll nicht von blöden anderen Anrufen mit Anrufern beschissen werden. Ja, doch, so kann man das sehen. Genau so ist es, siehst du? Ich kenne dich in- und auswendig, Martin. Gib mir irgendein Stichwort und ich sage, was da in deinem Leben so vorgefallen ist, welche Auffassung du dazu hast und wie es weitergehen wird. Gib mir kein Stichwort. Nö. So, Martin. Na gut, also... Du hast aber einen Tipp? Ja. Der aber nichts mit Telekom zu tun hat? Nein. Und du könntest aber zum Beispiel Tipps geben, wie man umsonst telefonieren kann nach New York oder irgend so was? Vielleicht. Aber das wir sind aber ganz schön geheimnisvoll, Martin. Ja, wird auch nicht verraten. Ja. Ich und die Telekom, wir sind so geheimnisvoll. Hi Martin. Ja, hallo Kuttner. Ja, worauf bezieht sich denn dein Tipp? Vielleicht also, ist ja völlig erstmal ganz uninteressant. Na, ich weiß nicht, also wenn man viel auf Ausstellungen geht oder so und da mal irgendwie Durst oder Hunger bekommt, dann geht man dann ganz einfach an einen Stand für Fachbesucher und fragt total unschuldig da, was eine Cola kostet oder so. Und dann geben die einem da meistens. Ach so, an Messen. Ja, sag mal, hörst du zum Beispiel auch zu den Leuten, die zum Beispiel zu so einer bescheuerten Veranstaltung wie der ITB rennen, um dann mit hängenden Armen und zwei riesen Plastiktüten voller schwachsinniger Reiseprospekte nach Hause zu fahren und dich daran zu freuen, dass du wieder 5 Kilo Papiermüll hast? Na, eigentlich mehr so IFA und Autoausstellung. Und Autoausstellung gibt's da auch tolle Prospekte, ja, wahrscheinlich, wa? Ja. Und große Plastiktüten gibt's auch. Und ja. Warum hat man zwei Arme, wa? Ja. Mensch, Martin. Ja. Dein Leben bedarf doch einer Korrekturen noch. Wie alt bist du denn? 17. Na, das ist ja Hopfen und Malz nicht mehr verloren. Andererseits, du weißt, was Tänzchen nicht lernt, lernt Tanzen immer mehr. Sehr toll. Ja, nee, lass den Dreck da liegen, die darf man nicht nehmen. Gerade diese Hochglanzscheiße. Ja, Mattpapier oder was? Ja, nischt. Einfach liegen lassen. Ich meine, ist ja okay, wenn man denen die Bonbons wegfrisst und hier und da einen Luftballon nimmt. Aber diese ganze Papier, wie lange hält man das damit aus? 2 Wochen und dann schmeißt man es weg, oder? Man kann es verbrennen. Ist ja, super. Totaler Umweltterror ist das. Naja, was soll ich dazu noch sagen? Also ich meine, ich bin ja jetzt nicht so ein Atemkursökologe, aber da ist es ja doch extrem deutlich. Martin. Ja. Konzentrier dich wirklich da auf das. Wie viel kostet eine Kohle auf der ITB? Einverstanden? 3,50. Echt? Naja, mindestens. Na, da hast du aber voll Plus gemacht. Naja, also ich mach mal 3 Stück trinken. Ja, dann hast du 10,50 ausgegeben. Ja, hab ich auch gerade ausgegeben. Ey, das hätte man aber viel besser haben können. Mit netten Leuten, nicht in so einer verschwitzten Halle. Wenn du irgendjemand einlebst oder was? Oder uns, oder mich? Nee, wenn ich selber einlebe, wo, also die gibt schon Kneipen, wo die Cola billiger ist. Und dann kommt ja noch der Eintritt dazu, den du zahlst. Und dann fährst du mit der U-Bahn hin. Das kostet auch nochmal 3,50. Da hat man eh ein Schülerticket. 3,50, was kostet der Eintritt? Weiß nicht. Sagen wir mal 10er, sowas, ja? Ja, aber 50. Ey, da hast du 20 Mark für nichts und wieder nichts ausgegeben. Und hast dann außerdem noch 5 Kilo Müll in der Wohnung. Mann. Das sind Verblendungszusammenhänge, denen du da aufsitzt, mein lieber Scholli. Sei ganz vorsichtig, Martin. Sei ganz kritisch in deinem weiteren Leben. Sonst nimmt das ein schlechtes Ende. Na, überleg doch mal, wo ich arbeite. Was soll das für ein Ende nehmen? Das wollte ich so direkt nicht sagen, aber wo du dann schneidest, werde ich mich auch nicht dagegen wehren. Naja. Tschüss, Martin. Jo, tschüss. Hi, wer bist denn du? Ich bin René. Du bist René? Ja, genau. Na, wenn du nicht der René bist. Mann, eigentlich wollte ich jetzt eine Musik spielen, weil mir ist irgendwie die Luft ausgegangen, weil ich jetzt den jungen Menschen agitieren musste und ihn vom Besseren überzeugen versuchte. Ach so. Aber hast du denn Tipps? Irgendeinen Tipp so? Ja, genau. Und zwar einen praktischen. Ach, wunderbar. Und zwar hat mal schon eine Weile her bei dir eine Anruferin angerufen. Ja. Die Probleme mit ihrem Ofen hatte. Die hatte nämlich Angst vor Kohlenmonoxid. Und hat deswegen mit dem Gasherd ihre Hütte geheizt. Ja. Und das ist ja ziemlich schwachsinnig. Weil Sauerstoff verbraucht. Genau. Und alles so feucht wird, wa? Genau, deswegen. Und deshalb mein Ratschlag, sie muss die Kohlen durchglühen lassen. Ach so, aber vielleicht war da nicht der Ofen kaputt? Das weiß ich nicht, nee. Ach so. Fällt mir gerade ein, weil mein Elektroboiler, der unterm Waschbecken hängt, der ist kaputt, der tropft. Hast du da einen Tipp? Nee. Nee? So ein Ding kann ich nicht steigen. Gasdurchlauferhitzer. Was kann da sein? Das wird wahrscheinlich die Wanne, wo da das Wasser drin hängt, war, die wird irgendwie undicht sein, möglicherweise. Oder ja, verrottet, ja. Verrottet. Mhm. Das heißt, wenn ich Glück habe, schießt da dem nächsten Arm breit Arm dicker Wasserstrahl raus. Das könnte durchaus sein. Ach du Scheiße, und das wird dann schon gleich kalt sein. Die ersten 10 Sekunden wird es warm mit Wasser sein, dann kommt kaltes Wasser da raus. Das ist ja auch blöde. Das ist sehr blöde, ja. Oh. Was mache ich denn da jetzt? Naja, den Vermieter wirst du mal einen schönen Brief schreiben. Und dann wird er dir ein neues Ding reinsetzen. Meinst du? Wird er machen, klar. Stimmt. Das ist ja dann bestimmt richtig so ein neues, tolles Westteil, wa? Das, ja, sicher, klar. Ja, da hängt ja jetzt noch so ein Osttopf. Naja, klar, wirst einen schönen neuen kriegen. Oh. Der ist schön klein, schön handlich, sieht gut aus. Prima, die machen aber bestimmt die schöne Tapete unterm Waschbecken kaputt. Müssen sie alle in einen Neuzustand versetzen. Also die werden dann sicherlich auch die Tapete wieder echt, ja? Müssen. Na klar, ja. Dadurch, dass sie dann da, ach, vielleicht kacheln die so ja das Bad. Na, das wäre auch prima, ein schönes, die kacheln das Bad. Boah, das ist der Traum eines jeden Radiomoderators. Hast du eine Altbauwohnung oder was? Ja. Ey, schön. Ja, wa? Ja, hast du, was so Wohnungen betrifft, noch irgendwie ein paar Tipps vielleicht? Nee, aber da könnte ich welche gebrauchen, ja. Ach so, suchst eine Wohnung, nehme ich an. Ja, genau, ja. Ah ja, da kenne ich ja auch einen, ja. Vielleicht wäre ja tauschen, also ich habe eine schöne, urgemütliche Einraumwohnung, Hinterhof mit quietschenden Dielen. Also gibt ja Leute, wunderbar. Die finden sowas romantisch. Ja, die Wohnung lebt. Ja, genau. Also sowas würde ich ja unbedingt tauschen. Der Boden atmet. Das willst du jetzt loswerden, warum denn? Ach, na ja, weil du eine fiese, kleine, kalte Neubauwohnung haben willst? Ja, genau, sowas würde mir voll zuschwingen. Mit deinem Zimmer? Ja? Auch ein Zimmer? Die zwei wäre natürlich noch. Ach so, du willst dich dann hochtauschen. Ja, ja. Nee, es gibt ja wirklich sowas. Auch Leute, die sich halt, also die Miete, die ist ja, also ich habe zahlt 230 Mark, das geht ja noch, wa? Ja, aber wenn man da jetzt neu einzieht, dann zahlt man immer gleich mehr Miete. Die Musik ist jetzt mal ganz programmatisch, aber weil ich bei dir zu machen habe. Aus eurem Loche, das man eine Wohnung nennt. Und nach einer grauen Woche folgt ein rotes Wochenende. Vorwärts und nicht vergessen, vorin und verstärke für dich. Dein Hunger und vergessen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität. Erstens sind wir nicht wir alle, zweitens ist es nur ein Tag. Und zwar liegt nun auf der Wiese, was sonst auf der Straße lag. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Kein Hunger und vergessen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität. Denn wir sind nur aufgebrochen. Aus dem Dreck, der bis zum Hals uns saß. Und wir haben nur gerochen an der Blume und am Gras. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Ein Hunger und vergessen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität. Und wir wissen, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber damit kann die Sache nicht für uns bereinigt sein. Vorwärts und nicht vergessen, unsere Sache und unser Feld. Vorwärts und nicht vergessen, wessen Straße ist die Straße, wessen Welt ist die Welt. Ja, ist jetzt, das war Ernst Busch, ist jetzt nicht das rote Wochenende hier, jetzt ist Dienstag, hier ist Sprechfunkzeit. Und warum habe ich das gespielt? Weil ich nämlich in der vorletzten Sendung, im Januar stattfand, ja, drei Buschplatten verlosen wollte, verlost habe, angekündigt habe, sie zu verlosen, der Barrikadentaube erschienen in der Edition Barbarossa. Da hat mir jemand gesagt, da sind die jungen Menschen alle zu WOM gegangen und wollten Ernst Busch haben. Da waren die, glaube ich, ganz schön durch den Winter, die Kollegen von WOM. Jedenfalls Ernst Busch, ich habe nämlich drei so eine Dinger da besorgt und dachte mir, die wirst du ja an junge Menschen verlosen und jemand, man sollte einfach bloß herschreiben und begründen, warum man die Platte unbedingt braucht. Und dann ja, halt auf immer massenhaft Post, da habe ich richtig einen Schreck gekriegt. Und habe jetzt aber ganz willkürlich die besten Begründungen ausgewählt. Also die aus meiner ist willkürlich. Ich habe die einfach, ich habe mich einfach so reingekriegt, habe mir alle angekickt. Da waren jede Menge klasse Begründungen. Jedenfalls Schluss, Ende mit dieser unsinnigen Ansage. Die erste von den dreien geht an Daniel Kreuzer in Berlin in der Schönhauser Allee. Und warum? Weil er nachweisen konnte, dass seine Mutter irgendwann mal Busch geheißen hatte, bevor sie seinen Vater heiratet hat. Das ist, glaube ich, ein guter Grund, eine Ernst-Busch-Platte zu bekommen, zumal ja, sagen wir mal, in Deutschland sowieso ein ausgesprochenes Defizit an generationeller Kontinuität da ist und da wird dann sowas wieder aufgebaut. Das ist sehr schön. Die zweite Platte geht an Martina Grigoschewski. Und die geht an Martina Grigoschewski, nicht weil die Begründung so besonders clever war, sondern weil die echt so eine super Adresse hat. Ich werde jetzt nicht genau sagen, wo, aber die Adresse ist Straße 70, Nummer 10. Und dann Part 52. Finde ich einen klasse Grund, eine Ernst-Busch-Platte zu gewinnen. Die über die Begründung ist wahrscheinlich auch ganz okay. Und dann, das ist ja meine Lieblingsbegründung gewesen, ein langer, langer Brief in so einer Art Pidgin-Englisch, also so eine Mischung aus Englisch und Spanisch, in der mir versichert wurde, dass ich ein großartiger Mensch bin, sitze in Sachen, die man gerne liest und die man auch immer als gute Begründung gelten lässt, dafür eine Ernst-Busch-Platte zu gewinnen. Und dabei lag dann einen Ausweis, wo an der Stelle des Passfotos ein Fritz, so ein Fritz F. ist. Und dann steht hier in dem Ausweis Kuttner Jürgen, also known as Kirk, Direktion August-Bebel-Straße und so, Nationalität, das ist immer Spanisch. Und dann steht da hinter Englisch Democratic Germany, Edad, das soll wahrscheinlich Alter heißen, 35. Auch da lässt man sich gerne schmeicheln und dann Bataillon, OAB, Compania, Fritz, Batteria, Sprechfunk, dann wunderbar, Servicio, Propaganda y Desinformation, das liest man gerne, Grado, Capitano und dann Especialidades, Psychological Warfare. So, jetzt geht's weiter im Sprechfunk, wir telefonieren auch ganz gleich los zum Thema, werde ich gleich was sagen, ich werde erstmal die Musiken erklären, die jetzt heute zu hören sein werden. Heute sind nur Frauenstimmen zu hören. Das hat unter anderem folgenden Grund, dass PJ Harvey eine großartige, wundervolle, ist sowieso ja keine Frage bei ihr. PJ Harvey ist großartig und wundervoll. Und wenn sie eine Platte macht, dann ist die genauso. Come on, Billy. Don't you Ah, Kinder, lasst euch das gesagt sein. Das ist eine Frau, in die man sich, glaube ich, unglücklich verlieben könnte, wenn die nicht selber schon immer so extrem unglücklich verliebt wäre und daraus so prima Musik machen würde. Wenn die jetzt wirklich irgendwann doch noch nach Berlin kommt, dann werde ich hingehen. Aber ich werde mich mit Sicherheit nicht in die erste Reihe stellen, weil mir das zu gefährlich ist. Ansonsten bin ich sauer darüber, dass hier schon drei Leitungen leuchten und drei Leute anrufen. Kinder, das war eben PJ Harvey. Das ist Musik, da sollte man andächtig sein. Da sollte man sich ordentlich hinsetzen, die Hände auf die Knie nehmen. Und damit er das jetzt vielleicht nochmal gut machen könnte, habe ich mich entschlossen, noch eine Musik zu spielen. Und dann telefonieren wir aber gleich richtig los. Ist jetzt nochmal PJ Harvey mit Long Snake Moon. Tut mir leid, sollte nicht Long Snake Moon sein. Sollte eine andere Musik sein. Ich gibt mir außerdem Gelegenheit, nochmal zu erklären, von wem denn dieser wunderbare Ausweis, der selber wird es ja wahrscheinlich wissen, aber ich finde, so ein Name sollte hier auch über Sendung gehen, stammt, der mir Propaganda, Desinformation und Psychological Warfare bestätigt. Das war U. Stümke aus einer O- und S-Allee in Berlin. Wer weiß, wo O- und S-Allee in Berlin ist, ist mir auch egal. Jetzt kommt nochmal PJ Harvey mit Down by the Water. Ja, und seid andächtig. Hey Kinder, in 12 Stunden sind die Läden offen. Geht hin, kauft euch die PJ Harvey-Platte. Die ist tatsächlich so großartig, dass man ja nicht so sehr viel mehr dazu sagen kann. So, worum soll's? Ach so, jetzt muss ich eigentlich erklären. Heute werden nur Frauenstimmen hier im Dings zu hören sein. Und das hat zwei Gründe. Einmal diese wunderbare PJ Harvey-Platte. Und dann gibt's noch eine Platte, die ich neulich gehört habe. Free Kitten heißen die. Und da ist mir dann aufgefallen, also Free Kitten, das ist ja irgendwie diese Tante da von Sonic Youth und noch so eine andere von Pussy Galore und die haben sich zusammen und so richtig irgendwie girly, terrormäßig stehen sie da, messern mit den Gitarren rum und singen so klasse Dinger. Und wenn man das dann merkt und so zurückkickt, dass in letzter Zeit ja noch ziemlich viele tolle Frauenplatten so erschienen sind. Pizzicato 5 und hier PJ Harvey und Portishead, Lisa Germano, Shinji O'Connor, ist alles soweit irgendwie, da hat sich dann bei mir im Kopf so ein Zusammenhang hergestellt und da habe ich gemerkt, dass die Frauen wahrscheinlich irgendwo doch ziemlich tolle Musikerinnen sind. Vor allen Dingen sind es nicht so blöde Poser wie die Kerle immer. Jetzt hören wir erstmal Free Kitten und dann jetzt aber wirklich Ehrenwort. Ehrenwort ist ja Talk Radio hier und da soll ja eigentlich gequatscht werden, wobei ich rede ja nicht schlecht, muss ich ja mal sagen. Und auch ziemlich viel. Jetzt für die, sagen wir mal, wenn wir jetzt hier 19 Minuten haben, da waren bestimmt, sagen wir mal, 9 Minuten ungefähr die Rede. Damit erfüllt man, glaube ich, alle Kriterien eines professionellen Talk Radios. Jetzt hören wir erstmal Free Kitten. Hört da nochmal genau hin und dann wird Ehrenwort, Ehrenwort, Ehrenwort. Ich kann die Telefonnummer schon mal sagen. Los, telefoniert. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonst die sachdienlichen Hinweise geben können, wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Kinder, überlegt euch jetzt, was der macht, da ihr wisst noch ja nicht, worum es geht, ne? Free Kitten. Penetrate to the best fit ends like Michael Jackson and his little friends. Sports help me unload a lot of stuff like Henry Rollins, I'm a real cream puff. Lock me in a limo, pussycat hero, sour ass Jenny, looks like no. Ja, Kinder, ist es nicht seltsam? Den Kerl, der in der Pose singen würde, dem würde man dann wahrscheinlich eine Klerasilbüchse in die Hand drücken und sagen, komm Junge, wasche erst mal die Haare. Wenn Mädels das machen, dann funktioniert das. Ist doch klasse. Darum werden heute die ganze Zeit nur wunderbare Frauenstimmen zu hören sein. Und jetzt telefonieren wir los. Aber ich verrate Thema Glorik immer noch nicht. Das verrate ich erst mal nach den Nachrichten. Ich denke, wir sollten vielleicht noch mal so ein bisschen Mediensoziologie betreiben. Und ich würde jetzt, liebe junge Menschen, die ihr jetzt hier ein Freizeichen habt und in der Leitung seid, ja? Konzentriert euch jetzt mal. Ja, ich weiß, das dauert bei den jungen Menschen dann doch ein bisschen länger, darum rede ich wiederum ein bisschen länger, dass ihr die Gelegenheit habt, euch zu konzentrieren und würde euch bitten, das ist jetzt eine soziologische Erhebung, den Satz Sprechfunk ist scheiße zu vervollständigen. Ja, das würde mich wirklich interessieren, ist glaube ich auch existenziell und ist möglicherweise auch in eurem Interesse. Tag, wer bist denn du da? Hallo Kutner, hier ist Manuela. Manuela, du bist aber zum Telefon gerannt, meine Gute. Ja, bin ich. Echt? Ja. Ja. Und jetzt sollst du, ich nehme an, du liebst diese Sendung und du hörst die jeden Dienstag und du könntest nicht schlafen, wenn sie nicht wäre. Und jetzt sollst du so einen bösartigen Satz wie Sprechfunk ist scheiße, weil vervollständigen. Weil man so lange darauf wartet, um zu Kutner durchzukommen. Ja, das hilft der Sendung. Lässt sich die Sendung jetzt nicht besser machen mit so einer Bemerkung? Ja, Sprechfunk ist scheiße, weil man dich nicht sieht. Ja, darum ist es scheiße. Prima. Ja, gibt ja bald wieder Fernsehen. Ja? Außer dass die Genossen ein bisschen langsamer laufen, aber so, ja? Ja. Einen Tag nach dem Führergeburtstag ist Kuttner wieder auf Sendung. Aber als historischer Triumph gewissermaßen. Ja, nicht, dass das jetzt hier missverstanden wird. Ja. Kurz vom 50. Jahrestag. Ja. Manuela. Ja. Das war's. War jetzt sehr zaghaft in der Kritik. Ich muss jetzt die anderen doch bitten, sich etwas konzentrierter zu... Ja, gut, nur ein Satz noch. Ja? Ich habe dir einmal gesagt, am Telefon, aber per Fernsehen, dass du meine kleine Freude bist. Und ich wollte dir sagen, dass ich froh bin, dass du wieder da bist und wieder meine kleine Freude bist. Könntest du das Kleine streichen? Ich leide ohnehin schon darunter, nur 1,67 zu sein. Nein, das Thema war damals meine kleine Freude. Ach ja, gut. Ja, ist es jetzt okay. Aber nicht. Vielen Dank. Tschüss. Ja, tschüss. Hallo? Hallo? Ja, hallo, hier ist Petra. Ja, Tag Petra. Sprechfunk ist scheiße, weil? Weil sie nicht integriert ist ins postsozialistische Gesellschaftssystem, oder? Ja, klar. Nee, das stimmt nicht. Da muss ich dich gleich wieder raussprechen. Hallo, rausschmeißen, wer bist du? Hallo? Ich bin Michael. Michael. Von der 4. Brigade. Vierte Brigade. Ich bin ja welche? Warte mal, halt. Ich bin ja auch irgendwo eine Brigade. Jetzt habe ich meinen Ausweis verloren. Du bist aber nicht U. Stümke oder wie? Wie George Michael. George Michael, ich bin ja, welche Brigade? Zweite. Ah, ja, ja. Ja, nee, du sollst jetzt bloß ganz schnell den Satz vervollständigen, Sprechfunk ist scheiße, weil. Ja, Sprechfunk ist scheiße, weil Kuttner immer drin hängt. Ja, spiel doch mal das Guadalajara-Lied. Lässt sich jetzt auch nicht, habe ich nicht hier, lässt sich jetzt auch nicht verbessern. Dann nochmal PJ Harvey. Echt? Ja. Echt? Ja, will ich aufnehmen. Ehrlich? Mach ich nach Nachrichten. Okay, einverstanden? Okay. Tschüss. So, hast du irgendwie vielleicht eine sinnvolle Kritik anzufügen? Ich wollte Sprechfunk sagen, ist scheiße, weil Sprechfunk bei Fritz ist und nicht mehr bei Rockradio B. Ach, naja, das ist aber auch ein dürfter Hinweis gewesen. Tag. Ja, hi, Kuttner, hier ist Björn und ich find's scheiße irgendwie, dass ich hier immer von meinem Kreuzworträtsel abgelenkt werde. Ehrlich? Ja, doch, das bitte. Ach, na, das werde ich vielleicht wieder mal zusammenführen. Das ist mir ja schon immer in großartiger Art und Weise gelungen, dass ich eine Sendung gemacht habe, in der ich ein Kreuzworträtsel gelöst habe. Ja, würde dir das weiterhelfen? Ja, klar. Gut, dann sag mal, wo sind die wirklich geilen Kreuzworträtsel zu finden? Also hier mache ich gerade eins aus der Zeitschrift für pubertierende Jugendliche auf Bravo genannt. Ach Gott, echt, da gibt's Kreuzworträtsel? Eieiei. Da sind ja die Worte aber höchstens 4 Buchstaben lang, oder? Warte mal hier. Ja, und die Flüsse heißen bestenfalls Elbe. Ach, 10. Oder? 14. Gut. Tschüss erstmal. Hier schnell nochmal eine Kritik. Oder ein Verbesserungsvorschlag. Mach doch mal einen Verbesserungsvorschlag. Hat der Oktoberclub früher gesungen. Hallo? Ja, nehme ich hin als Kritik. Hallo? Ja, hallo? Ja, Tag. Hallo, hier ist Kai. Hast du eine sinnvolle Bemerkung zum Dings hier zu machen, zur Sendung? Ja, also eigentlich finde ich ja Musik mit pickligen Mädchen auch nicht so toll, wa? Ey, das sind überhaupt nicht picklige Mädchen. Die sehen alle total klasse aus, sind extrem nett und außerordentlich lieb. Im Gegensatz zu meinen Hörer. Ich bin ja gegen die Diskriminierung von pickligen Jungs, wa? Wieso ja nicht Diskriminierung? Das war bloß eine klare Ansage. Zur Klerasiltube greifen, fette Haare waschen. Also sehen dann alle so aus? Ja, pass mal auf, jetzt kommen die Nachrichten, hast du Gelegenheit, okay? Ah, gut. Tschüss. Ciao. So, jetzt zeigen wir nochmal die andere Seite weiblicher Musik, dann kommen die Nachrichten, dann kommt Warnwunsch, PJ Harvey und dann jetzt aber richtig los. Hier ist nochmal die Telefonzentrale. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Die dürfte ja bekannt sein. Ooh, here comes that man again. Something in the way he moves makes me sorry. I am a lady. Hello, stranger, you're a danger to the law and order here. They don't like men like you in our city. Brandenburgs Ministerpräsident Stolpe verlieh heute Abend den Preis für Zivilcourage und Toleranz. Zu den Ausgezeichneten gehört der Fürstenwalder Andreas Kott, der einem nigerianischen Asylbewerber das Leben gerettet hatte. Polizeischutz. Er gilt jetzt für 156 türkische Einrichtungen in Berlin, teilte Innensenator Heckelmann mit. Dennoch könnten Anschläge jedoch nie völlig ausgeschlossen werden. Verschleppt. Nach einem Bericht des UNO-Flüchtlingshilfswerks hat die türkische Armee nach ihrem Einmarsch in den Nordirak kurdische Flüchtlinge festgenommen und in die Türkei gebracht. Die türkische Regierung bestreitet das. Sport. Die Fußball-Bundesligisten 1860 München und Bayer Uerdingen trennten sich 1:1. Im Eishockey-Playoff-Halbfinale spielten die Kölner Haie gegen Preußen Berlin 5:2. Beim Tennisturnier von Key Biscayne in Florida erreichten Steffi Graf und Anke Huber das Viertelfinale. Wetter. Nachts 1 bis minus 3 Grad. Vorsicht, Glättebildung möglich. Morgen gelegentlich etwas Niederschlag um 6 Grad. Verkehr. Habe ich keine Meldung da, ich wünsche allen eine gute Fahrt. Yeah! Er war der Mann neben Annie Lennox. Er kennt Shakespeare's Sister ziemlich gut. Er hat einen kaputten Rasierapparat. Er ist Dave Stewart. Live in Berlin, Mittwoch, 26. April im Metropol. Im Vorprogramm spielt übrigens Terry Hall, der ist auch ziemlich gut. Und, noch was? Klar, präsentiert von Fritz. Are you torture? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Noch so super Profi, sau cool ist. Ich werde mir einen Dreck tun, hier auf diese wunderbare Musik raufzureden. So, Kinder, jetzt können wir eigentlich, ja, geht schon 35, 36, 37 Minuten davon, können wir eigentlich langsam lostelefonieren. Worum soll es heute gehen? Eigentlich dachte ich, ach, wir machen einfach mal so richtig so eine Gesprächssendung, so ein bisschen quatschen, was jeder so zu erzählen hat, was er so in der letzten Woche erlebt hat. Und dann habe ich, weil ich überlegt habe, was ich erlebt habe, dann habe ich mich, passiert auch relativ selten, an so ein Thema rangedacht. Also ich habe überlegt, was habe ich erlebt. Gestern war ich in einem wunderbaren, großartigen Ween-Konzert. So nette Jungs, übrigens, wenn ich das rehabilitationsweise anfügen darf, was die Bemerkung von Johnny vorhin betrifft, die haben da barfuß auf der Bühne gestanden. Das fand ich sehr sympathisch. Und dann das Tollste war, die haben einfach irgendwie riesen Spaß an ihrer Musik selber gehabt. Man kann nur hoffen, dass sie nicht allzu berühmt und dann dadurch blöd werden. Was ja hin und wieder doch ein zu treten in der Lage ist. Oder oh, Scheiße. Ja, habe ich also daran gedacht und habe ich noch gedacht, dass da irgendwie so ein ekelhafter, übrigens auch so ein pubertierender Pogo-Tänzer da neben mir stand, wo sich, da steht man dann da, genießt so ein großartiges Konzert und auf einmal stellt sich die Gewaltfrage, trotzdem man ja nicht so sehr für Gewalt ist, stellt die sich dann in so einer Situation neben so einem Pogo-Tänzer doch ziemlich anders als sonst. Und dann habe ich noch überlegt, was habe ich noch gemacht? Und dann ist mir eingefallen, dass ich ja bei einer prima so Theaterpremiere war und das ist da hinterher, das ist jetzt so eine Summe von Erfahrungen gewissermaßen, dass es da hinterher ja immer tolle Feiern gibt, bei denen auch oft ein schönes Buffet da ist und das Bier zum Beispiel relativ billig ist und man ist in so einer seltsamen, so eine Mischung aus Schickeria und Szene und wirklich netten, tollen Menschen steht da eben so drin und dann ist, ach, das war auch so ein großartiges Erlebnis, dann ist der Kleine inzwischen so schmächtig, ich dachte mal, dass das so ein Brustkastenriese sei, aber inzwischen ja nicht mehr, seitdem sie ihm die Speiseröhre raus haben, Heiner Müller da vorbeigelaufen und so, ach, da war ich glücklich und da ist mir dann aber eingefallen, dass man das ja irgendwie quasi als Tipp verarbeiten könnte, also zum Beispiel, wenn man nicht genau weiß, wo man hingehen soll und wo irgendwas los ist, dann müsste man, glaube ich, bloß in so einen Plan kicken, wo irgendwo eine Theaterpremiere ist oder eine schöne Ausstellungseröffnung und man selber, das Stück kann man sich ja oft schenken oder auch die Ausstellung selber kann man sich ja schenken, aber bietet sich doch an, vielleicht mit 3-4 Freunden zu so einer Premierenfeier einzureiten. Da hat man eine Menge Spaß, sieht was, hört und sieht neue Sachen und wird möglicherweise so dafür umsonst verköstigt. Und damit wären wir dann jetzt schon beim Thema. Habt ihr so Tipps, wie man sich munter durchs Leben durchschlagen könnt? Wenn ja, dann ruft hier an und dann unterhalten wir uns darüber. Das ist nämlich heute wieder eine Sendung, die im Dienste der Gebrauchswerterhöhung des Deutschen Rundfunks stehen soll. Also ihr müsstet vorher schon genau überlegen, ob ihr wirklich praktizierbare Tipps habt, die jetzt nicht nur unmittelbar auf euch zugeschnitten sind, sondern die einfach so da sind. Zu den ganzen Theatergeschichten nochmal, also kicken, wann ein Theater anfängt, ungefähr durchrechnen oder vielleicht anrufen vorher, wie lange das Stück dauert. Diese Zeit, also Anfangszeit plus Dauer des Stückes und dann zu der Zeit ungefähr mit einem bisschen leicht eingebildeten Gesicht am Pförtner vorbei, strikten Schrittes in die Kantine und schon ist der Abend gerettet und er ist billig und möglicherweise noch interessant. Ab jetzt wird lostelefoniert. Das heißt nicht ganz ab jetzt, vorher kommt nochmal eine großartige Musik. Arletti, La Femme est fait pour l'homme heißt das. Die Frau ist das Schicksal des Mannes. Quand au paradis sous un panier couvert de fruits, Adam vit la femme, il fut bien surpris, il fit stupéfait, puis toujours pourquoi c'est fait. Et puis la serpent, mesdames, lui dit l'œil en flamme, la femme est faite pour l'homme, comme le pommier pour la pomme. Pour l'homme, la femme est faite, comme l'eau pour la fleurette, comme la perdrix pour le petit perdreau, et la laine pour l'agneau. Père Adam qui n'était pas sans foi, comprit cette loi. Car c'est vrai qu'un jour, au paradis, le serpent a dit, la femme est faite pour l'homme, comme le pommier pour la pomme. Pour le tambour et le cœur pour l'amour. Ja, Kinder, den Sound behaltet man jetzt im Ohr und versucht ihn nachher mit der nachfolgenden Musik X-Ray Specs zu vergleichen. Dann merkt man schon, Punk ist es nicht direkt, aber kein Punk ist es auch nicht. Arleti, das war irgendwie 1938, großartige Musik. Jetzt ist gleich 10:45, 45 Minuten, ohne dass hier telefoniert wurde. Warum wohl? Das ist auch eine Frage des Selbstbewusstseins und der Selbstachtung. So eine Sendung hat ja auch die Tendenz, einen zur Geisel zu nehmen und als Telefonknecht zu behandeln. Und da versuche ich mich jetzt zu widersetzen und einfach mal, da nicht zu zeigen, das habe ich ja nicht direkt unbedingt nötig, aber eben einfach mal trotzköpfchenmäßig eben mal nicht gleich so los zu telefonieren, sondern ein bisschen so rumzuquatschen. Außerdem hat es, glaube ich führt es jetzt wahrscheinlich auf so eine Art Cola-Rausch zurück. Bin ich heute wirklich in der mentalen Verfassung, auch durchaus die 3 Stunden hier selber nur durchzureden, prima Musiken zu spielen, bisschen Bemerkungen zu machen oder auch blöde Bemerkungen zu machen oder auch überhaupt Bemerkungen zu machen und aber 3 Stunden voll zu kriegen. Aber damit ihr jetzt hier nicht anfangt rumzuflennen, telefonieren wir jetzt eben los. Ich hoffe, ihr habt euch wirklich was überlegt. Es geht um praktikable Tipps, die man anderen Menschen geben kann, um sich hier durch unsere Welt schlauchenderweise oder wie auch immer durchzubewegen. Hi, wer bist denn du? Ja. Ja? Hallo. Na? Na? Sprechfunk ist scheiße, das geht gar nicht. Hey, das aber ist schon längst vorbei, die Sprechfunk ist scheiße Nummer. Ja, ja, die habe ich ja nicht mit, die habe ich ja durchaus mit Absicht auf so 3-4 Minuten begrenzt, weil ja, das jetzt sich auch so weghört. Ja. Ja? Darf ich? Können, ja, na, du hoffentlich. Gut. Sag noch immer, Sprechfunk ist scheiße, fliegst du raus. Gut. Sag mal. Nee. Sag mal, Sprechfunk ist scheiße. Nee. Doch, mach mal. Nee. Warum nicht? Weil ich da rausfliege. Ja. Naja. Naja, aber es ist doch viel überzeugender, wenn ich das hier vorführen kann. Ja. Als wenn ich das jetzt bloß als Drohung mache und du lässt dich jetzt gleich von mir geißeln und machst sofort, was ich nicht gesagt habe. Ja. Ja, ja, war eine prima Antwort darauf. Wer bist du überhaupt? Stefan. Stefan. Ja. Und Alter? 14? 15. 15? Ja. Hm, und machst du Musik? Musik, ja. Ich habe mal Keyboard gespielt, aber... Und schreibst du so Texte? Na klar, nee. Ja, nee? Was habt ihr denn da so gesungen, als du Keyboard gespielt habt? Hab ich gesungen, ich hab gespielt. Nee, aber was hat denn der Rest so gesungen? Irgendjemand wird da gesungen haben, oder? Hat keiner gesungen. Nee? Hast du da bloß mit Hammond-Orgel da gesessen und Silberne Hochzeiten begleitet, oder? Nee. Musikschule. Ach, Musikschule? Ja. Ja, und was hast du da so rumgespielt auf dem Keyboard? Heißt das da nicht Klavier? Oder Flügel? Keyboard. Oder Spinett? Nein. Keyboard? Ja. War eine elektrifizierte Musikschule? Fast. Ja, das ist die kommunistische Tradition. Ja. Und was hast du da gespielt so? Na, den Walzer. Den Flohwalzer hier. Bim, bim, bim, bim. Schneewalzer. Wie? Schneewalzer. Schneewalzer. Ja, so was gibt's. Ja? Ist ja jetzt aber auch nicht, wo man, sagen wir mal, Groupies ranziehen würde und dann Frauen abschleppen oder in einer Garderobe Autogramme geben oder so. Nee. Nee. Waren ja bloß 2 Jahre. Waren nur 2 Jahre. Hm. Naja, wobei 2 Jahre ist eine Menge Zeit. Ja, aber da bei so einem Musikschullehrer. Ach, war auch noch ein Lehrer? Ja. Und dann hast du den. Ja, eine Lehrerin. Und dann hast du den geschmissen. Und gesagt, scheiße, jetzt steige auf Triangel um. Nee. Nee. Also, ich wollte nicht ja mal Saxophon spielen, aber das ging nicht. Warum nicht? Bist du nicht rangekommen unten oder wie? Doch, ja. Ja, es gibt ja auch so ganz kleine, wa? Ja. Ja. Nee, naja, ich überlege schon, wenn ich manchmal so ein ganz großes Saxophon sehe, dann denke ich, ach, lass es sein. Nee, aber ich bin hier auf so einem Dorf und da müsste ich jeden Tag in die Stadt fahren, also Woche und so. Ach nee. Wie weit ist denn das weg? Stadt? Hm. Kommt drauf an. Verändert sich immer mal, ja? So geologische Verwerfungen, wenn der Wind von vorne weht, dann dauert es sowieso länger? Nee, da ist nicht so. 20 Minuten. Na, aber das sollte man doch schon in Kauf nehmen für Saxophon spielen. Aber also es gibt ja auch Städte, wenn du in denen wohnst, dann brauchst du durchaus auch 20 Minuten, um in derselben Stadt noch woanders hinzukommen. Ja, aber ich habe keine Lust mehr jetzt zu spielen. Keine Lust mehr Saxophon zu spielen? Nee. Und was anderes lieber? Weiß ich nicht. Ach. Keine Ahnung. Solange es Kämme und Pergamentpapier gibt, wa? Müssen wir doch nicht zur Musikschule gehen. Genau. Ja. Dann haben wir uns jetzt nett unterhalten, ohne dass irgendein Tipp hier rübergekommen ist. Ja, also durchschlafen einfach. Durchschlafen? Ja. Wäre mein Tipp. Oder immer müsste man halt immer Ja, man müsste mal, oder? Gasbetrieb Aufkleber mit sich rumschleppen, dass man irgendwo billig reinkommt oder so. Da Klempner arbeiten. Bist du dir sicher, dass du damit in die Techno-Disco kommst, wenn du einen Blaumann antrittst mit so einer Schultertasche und einer Rohrzange? Ja, und selbst wenn drin kommt, siehst du ziemlich dämlich aus. Wobei, eigentlich ist es ja schon vom Modischen her durchaus der Trend, wa? Ja. Ja, da warten wir mal ein halbes Jahr. Dann stehen die da alle mit einer Rohrzange da, wenn Maruscha die Bretter knallen lässt. Okay, danke dir für deinen Anruf. Tschüss, Stefan. Jetzt aber ab in die Falle. Tag, wer bist denn du? Das macht mir einen scheiß Eindruck. Tag, hallo. Hallo, Kuttner! Was, wie tat brüll nicht so? Was, wieder? Nein, mein Name ist Toni. Toni, brüll nicht so! Ich kann auch brüllen. Aber bei dir kommt ja nicht lauter an, wa? Weil die haben ja so einen komischen Begrenzer drinne. Bist ja, du? Ich bin begrenzt. Ja, das wollen wir doch hoffen. Hallo, Kuttner. Ja, Tag, Toni. Tja, hab ich irgendwas gesagt, was jetzt dazu geführt hat, dass die junge Frau da den Hörer hinknallen muss? Hat sie irgendwas gesagt? Das wird ein Rätsel bleiben. Hi, wer bist denn du? Ich bin Mike, hallo. Du bist Mike? Ja, grüß dich. Das ist schön. Ich habe eine einmalige... Mit Mensch, männlichen Geschlechts und gesetzteren Alters, da ist die Ansprache doch gleich eine ganz andere. Hast du denn das rausgekriegt? Ja, weil du nicht so gebrüllt hast. Hallo, Kuttner! Hallo! Nee, pass mal auf, ich will dich nämlich mal einladen. Und alle, die zuhören. Ach, das ist jetzt quasi ein Tipp, ja? Ja, ist ein totaler Tipp. Ist wir müssen uns mal ganz vorsichtig, rannähern. Gibt's da was zu essen? Naja, das müssen wir mal sehen. Also, jetzt fängt ja schon aber ziemlich dürftig an. Ja, vielleicht nicht gerade so, dass alle satt werden, aber was zu essen ist dabei. Ja, mach mal ungefähr eine Vorstellung, dass mit so einem Entwurf einer Speisekarte, also ohne, dass du jetzt dafür... Aber mit einer Bedingung, das ist ja das Problem. Aha. Naja, über die Bedingungen reden wir später. Mein Lieber, wenn du Versicherungsvertreter wärst, du würdest keine verkaufen. Ich bin aber keiner, das ist es ja gerade. Nee, aber du bist doch ein Eröffnungsverkäufer. Na, verstehst du, wir wollen die Demokratie verändern in diesem Land hier. Indem ihr Freibier ausschenkt? Genau. Na prima. Das hast du noch nicht gehört, wa? Also ist mir nicht gänzlich unbekannt. Was du erzählt hast, diese langweiligen Sachen mit der Jackentasche hinterm Theaterstück bei der Premiere abzufassen. Das wieso Jackentasche? Was habe ich mit Jackentasche gesagt? Ja, das machen die doch immer. Die haben dann so eine großen Innentaschen an der Jacke. Und ach, wo die da so einpacken? Genau. Ach nee, das ist ja ein bisschen schweinös. Das finde ich ja nicht schön. Ich finde, da muss man sich nein voll rinwerfen, zielstrebig zum Buffet gehen. Dachte, das hast du gedacht. Ein wissendes Gesicht? Nee. Und wenn man dann so die Lachsschnittchen runterwirft, dann immer ein bisschen nachdenklich mit dem Kopf wackeln, als ob man die Premiere dann... Oft irgendwie so eine Entschlossenheit ums Kinn rum, dass man denkt, ja, kannst du verquatschen mit denen, aber teurer wird's trotzdem. Ach nö, Ich hab ganz nette Vermieter, die... Ist das privat? Private? Ja. Da sind doch Ossis, also mit denen kann man reden. Aha. Das ist so schlimm, ist das nicht, wie es mal dargestellt wird. Ja. Das ist nur scheiße, halt eine Wohnung überhaupt zu kriegen. Das stimmt. Da könnte ich ja auch ein Lied von singen, wenn ich musikalisch wäre. was war denn? Hast du jetzt einen Tipp gegeben eigentlich? Mit dem Ofen. Ach ja, mit dem Ofen. War ja sehr praktisch, aber ein bisschen fair. Ich habe zum Beispiel Gasheizung, da interessiert mich das jetzt überhaupt gar nicht. Na, du kannst ja umbauen lassen. Ja, das stimmt. Aber so kacke, ja, stimmt. Ja, also jedenfalls, wenn man einen Ofen hat, sollte man den durchglühen lassen. Genau. Kohlenmonoxidvergiftung ist ja auch prima, wa? Merkt man ja überhaupt gar nicht. Naja, Kopfschmerzen hat man, wenn man es überlebt. Das ist dann unangenehm. Das hat man vom Kohlenmonoxid? Ich dachte, das hätte man dann eher vom Kohlendioxid. Naja, im Endeffekt bleibt dir das gleich. Nee, Kohlenmonoxid ist nämlich wirklich schwer, hardcore giftig. Ach so. Ja. Naja, aber wenn du das überlebst, dann hast du trotzdem Kopfschmerzen. Ja, wenn man es überlebt hat, hat man Kopfschmerzen. Ja, aber dann ist man schon ganz froh, dass man nur Kopfschmerzen hat wahrscheinlich, wenn man es überlebt hat erstmal. Stimmt, ja. Ja. Gut. Na, spielst du Musik, wa? Ja, jetzt werde ich meine Musik spielen. Okay. Und das Blöde ist so eine ganze, eine kurze. Oh, scheiße. Ja. Keine 10 Minuten, ey. Nee, aber es ist wunderbare Musik. Ah. Ist natürlich die Girly-Truppe schlechthin, Shangri-Las. Ah ja, kenne ich nicht. Nee, kennst du nicht? Nee. Ach, da musst du mal hinhören. Ganz zum Ende, da fragen sich dann, das irgendwie echt so, gibt ja mal so Situationen, wo man denkt, sieht man drei Weiber tuscheln und denkt, na, da wäre ich doch gerne mal Mäuschen, ja? Und hier war glücklicherweise ein Mikrofon an und da fragt eine die andere, wie tanzt er denn, wie tanzt er denn? Und die Antwort, die müsst ihr euch alle selber anhören. Tschüss. Okay, ciao. Shangri-Las. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. Achtung, gleich kommt die Stimme, die ich meine. Is he a good dancer? What do you mean, is he a good dancer? Well, how does he dance? Close. Very, very close. Close, very, very close. Kinder, ich habe richtig ein bisschen Lust, jetzt mal Musik zu spielen. Spiele ich einfach die nächste Musik. Veruca Salt mit Caesar. Auch eine klasse Nummer. Oh, da knallt's, wa? Hey, macht euer Scheiß gerade schön laut. I'm Ludger Salt. Und jetzt wird er übermütig, der Blödmann hier im Radio. Jetzt fängt er, telefoniert er auch wieder nicht weiter, sondern spielt gleich noch eine Musik hinterher. Das muss auch mal sein, denke ich, so richtig zur Entspannung. Das ist die legendäre Lotte Lehmann, die ich ja auch sehr liebe, die ich immer wieder spiele, aus einer ihrer John Peel Sessions von 1941. Singt sie aus der Winterreise, sie erklärt alles selber noch, aber das ist natürlich eine Musik, die jetzt auch gerade hundertprozentig in die Zeit passt, den Frühlingstraum. Sie sagt's aber selber nochmal an und es ist eine wirkliche Freude, sich so eine Selbstansage von Lotte Lehmann anzuhören. My next song from Schubert's Winterreise is called Frühlingstraum, or Dream of Spring. This is the dream of a lonely wanderer to whom his fantasy has brought the illusion of love and spring. On waking, he is doubly comfortless because of being thrust back into the horrible emptiness of life. I will sing Frühlingstraum, Dream of Spring. Ich träumte von bunten Blumen, so wie sie verblühen im Mai. Ich träumte von grünen Wiesen, von lustigem Vogelgeschrei, von lustigem Vogelgeschrei. Und als die Hähne krähten, da ward mein Auge wach. Da war es kalt und finster, es schrie wie Raben vom Dach. Da war es kalt und finster, es schrie wie Raben vom Dach. Doch an den Fensterscheiben Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 74 81 110. Ja, und wer da jetzt nicht durchkommt, der sollte sich doch an den, der ist schon fast ein bisschen traurig, trotzdem er, ich war drüben gerade Kontrolljank machen, schon ein paar prima Hörspiele wieder gesammelt hat, den halbautomatischen Anrufbeantworter anrufen. Der hat die 0331 für Potsdam und dann die 721 39 47. So, und wir telefonieren jetzt ganz munter weiter, wenn gleich Lotte Lehmann und Schubert, der ist ja mal sowieso immer so traurig, dass er seine Freude hat. Hi, wer bist denn du? Wer, ich jetzt? Ja, du? Hey, grüß dich, Kuttner. Hey, du! Ich bin Adi. Tag, Adi. Jo. Ja. Soll ich dir mal was sagen? Ich bin vom ersten Mal jetzt durchgekommen. Muss nicht sagen, ja? Gut. Dann sag mal. Gut, ich mache jetzt erstmal drei Sachen, ja? Weil ich komme dann zum Schluss auch auf den Tipp. Ja, zuerst mal freust du dich jetzt richtig doll. Mhm. Ja, und dann bist du als zweite ganz, ganz stolz. Mhm. Und kriegst als dritte rote, rote Ohren. Weiß ich nicht, ist dunkel. Ah, ja, naja, dann müsstest du mal sehen, die leuchten. Das müsst du von den Wänden, hast du weiß, so weiß gestrichene Wände auch? Mhm. Da scheint es dann wieder. Ist da so ein leichtes rotes Licht, liegt leichtes rotes Licht auf der Tapete? Naja. Dann hast du genauso gemacht, wie ich es dir gesagt habe. Schön. Adi. Mhm. Wolltest du noch was anderes sagen? Mhm. Warten. Also erstens, damals war irgendwann mal so eine Sendung, was denn dein Lieblingswort oder unser Lieblingswort, das ist schon Jahre her. Das Knorke. Knorke, stimmt. Das ist mir aber nie gelungen, das wirklich auch in meinen aktiven Wortschatz nur zu übernehmen. Trotzdem ich es gerne machen würde, in der Hoffnung, dass es dann in den Wortschatz vieler, vieler anderer junger Menschen übernommen würde. Hm. Ja. Jo, das war jetzt ein bisschen Erinnerungsarbeit. Jo. Ja? Hm, und jetzt kommt auch mein Tipp. Hm? Überlebenskünstler-Tipp. Und zwar, wenn du mich ja, das ist ein guter Sammelbegriff. Überlebenskünstler-Tipps. Darum geht's heute. Das ist das Thema. Mensch, Maja, nur noch eine gute Stunde und so spät hat das Thema eine Überschrift gefunden. Könnte ich sagen, Knorke, wa? Knorke. Also ich müsste da Knorke sagen und dir danken. Na dann los. Knorke, ich danke dir, Adi. Geht schon klar. Nee, das ist nett, Tipp, das, ja. Wenn nämlich irgendwann mal ein großes Ereignis ansteht oder so. Mhm. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Stones-Konzert. Welches? Stones, ja. Ah, R.E.M. wäre ja auch vergleichbar, wa? Naja. Ist auch ein großes Ereignis, oder? Mhm. Da geht man einfach hin. Vorher, super. Vorher. Und kauft sich Karten im Überfluss und verscheuert die restlichen. Ist das Wahnsinn? Und ach, das ist ja so die... Ja. Ach, ich gehe ja da nie hin. Aber ich hasse das ja immer, wenn die Karten dann für 200 Mark verscherbeln. Ach, die sind doch schon immer so teuer. Ja, ich habe mir gestern gerade erzählen lassen, dass die REM-Karten 70 Mark kosten. Also eigentlich plus 59 und dann zack, auf immer sind noch 11 Mark Vorverkaufsgebühr drauf. Hm. Ich meine, ich finde das ja eigentlich auch nicht schön, aber ich meine, warum soll man das selbst halt? Ich meine, verachtest du dich dafür ein bisschen? Nö. Hast du aber Verständnis dafür, wenn andere Leute dich dafür ein bisschen verachten? Ja, das ist Profis ja grundsätzlich bloß an fremde Leute, die mich eigentlich ja nicht gut... Und mit Sonnenbrille und Mantelkragen hochgeschlagen. Das ist es. Ja. Mhm. Und dann ist aber prima mit viel Geld nach Hause. Aber, ich sag dir, da mache ich nämlich richtig einen Druff und das mache ich dann zum Beispiel wieder mit Freunden, die mich richtig gut leiden. Oder, nee, so was gibt's eigentlich kaum. ja, das kann ich mir gut vorstellen. Mit Leuten, die sowas eigentlich von mir nicht erwarten. Ach so, und denen du aber auch nicht verrätst, aus welcher trüben Quelle dieses Geld stammt. Mhm. Aha. Suchst du dir dann wenigstens extrem unsympathische aus, denen du deine Karten zu überhöhten Preisen verkaufst? Nee, war, dann nimmst du jeden, der kommt. Was heißt unsympathisch? Wer viel bietet, kriegt. Naja, man könnte doch wenigstens mit, dann wenigstens noch mit so einem Rest von moralischem Konzept versuchen, diese Geldumverteilungsaktion in Angriff zu nehmen. Jetzt meine Ding, sagen wir mal, so Nachforschung anzustellen. Ich meine, ich hätte ja gerne mal so einen Immobilienmakler über durchhauen oder so. Ne? Bloß dazu kommt das ja meistens nicht. Warum nicht? Also ich sag mal, gerade die Klientel von Stones-Hörern, unter denen dürften Immobilienmakler relativ stark vertreten sein. Ja, bloß so weit komme ich ja immer nicht, um herauszufinden, ob das wirklich ein Immobilienmakler ist oder ob das wirklich nur so eine kleine Zahnarzthelferin ist oder so. Ach so, vielleicht solltest du dir mal einen Betriebsausweis zeigen lassen vorher. Ey, und echt, wenn so zum Beispiel Lilly, ja, die der schafft mit zerstreutem Blick an der Mensa-Kasse da vorbeizukommen, wenn die jetzt da vor dir stände? Du, die, da würde ich so in eine Karte überbrummen, ne? Echt? Einfach so? Nee. Nee. Nee. So, also, ich bin vielleicht ein kleines Arschloch, um Walter Mörs zu reden. Ach, da müsst ihr ja nicht Walter Mörs bemühen, das kann man wohl ganz direkt sagen, ohne so einen Anflug von Zitathaftigkeit. Nee, aber ich bin ja auch ein Mörs-Fan, muss ich dazu sagen. Ja. Also, bloß weil ich von... aber im Rollstuhl fährst du jetzt nicht. Ja, wollte ich gerade sagen, weil ich mit meinem Alter ja nicht den alten Sack so, also ähnlich bin und so weiter, sind lieber 10 auch noch. Ja, und nee, ich glaube, die würde ich dann lieber einladen zu dem Konzert, weil da habe ich ja noch Karten für und dann sage ich mir, komm doch einfach mit, wenn du willst. Oh, lasst nicht die Lillys Berlin und Brandenburgs hören, sonst hast du da mal so einen Schwarm netter, junger, etwas unkonzentrierter Damen um dich herum. Und machst du irgendwie voll Minus. So, und darf ich jetzt einfach nochmal eine liebe Frage stellen? Eine liebe? Ja, also ich finde die ganz lieb. Spielst du mal ein bisschen mehr wieder von Max Gold? Den finde ich nicht auch stark. Knorke sozusagen. Ja, heute nicht. Habe ich nicht dabei, aber kommt, da sind noch verschiedene musikalische Höhepunkte zu erwarten. Zum Beispiel Gitte. Wann hast du das letzte Mal Gitte gehört? Wahrscheinlich noch nie in deinem Leben. Ach doch. Ja? Echt? Bist du dir da ganz sicher? Ja, irgendwann bei der Schlagerparade oder so. Ah. Ein blondes Mädchen, ne? Ja, ach, die ist so toll. Nee, und dann wollte ich dir noch einen ganz lieben Gruß von Philipp bestellen, obwohl Philipp weiß eigentlich gar nicht, dass ich anrufte, wie immer. Aber der hat dich nämlich auch dann immer noch imaginär gehört, als du ja nicht mehr auf Sendung warst. Der war nicht so ein Fan von dir. Ach. Ja. Und da hat er sich dann von ausgeschaltete Radiogerät gesetzt und so getan, als ob? Ja, denke schon. Das finde ich ja prima. Und der hat sich neulich auch ein Autogramm von dir geholt, glaube ich. Aha. Seltsame Dichterlesung oder irgendwie so. Ja, dann grüß ihn mal schön zurück. Ja? Na, wenn er nicht gehört hat, grüßte ihn so. Grüßen wir jetzt mal wieder Philipp? Ja, grüßen wir Philipp. Hi Philipp, bist ein prima Kerl. Na ja, übertreib bitte nicht. Na gut. Guten Abend, mach dir noch einen schönen Abend. Ja, dir. Achso, hab ich dir schon gesagt, dass ich morgen früh meine Deutschprüfung, selber entscheidende Prüfung 13 verlasse? Nee. Nee, erzähl ich dir jetzt. Ach, weißt du schon worüber? Nee. Ach, das wissen wir. Jetzt aber auch irgendwie mit Überlebenskünstler zusammen, ne? Ja, das stimmt natürlich. Hast du da einen Tipp? Nee. Hast du da einen Tipp, wie man das gut bewältigen kann? Ja, einfach versuchen, so locker wie möglich da ranzugehen. Also ich bin nicht der Typ, der sich da stundenweise vorher rinhängt. Einfach cool rinnen, nichts anmerken lassen, durchziehen. Cool rinnen und so weiter, die Nummer zieht ja auch nicht bei unserem Deutschlehrer und so. Ach nee? Nee. Warum? Es ist ein ganz scharfer Land. Der mag ja gerne vorbereitete Leute. Ah ja. Da bin ich ja. Gut. Bist du nicht? Nee, deshalb mag er mich eben nicht. Nee, das war jetzt ein bisschen zu weit, aber... Ja. Weil die Schlussfolgerung, aber... Hast du denn eine ungefähre Vorstellung, was dich da morgen erwartet? Nö. Generell würde ich sagen, lass dich überraschen. Ich drück dir die Daumen. Hey, und vielleicht, wenn du da so einen Dealer mit Sonnenbrille hochgeschlagenem Kragen siehst, vielleicht verkauft er die Prüfungsfragen. Ja? Vielleicht tauscht er auch hin. Musst du wieder beim nächsten Zonskonzert irgendwie jetzt Pikaten mehr verkaufen. Alles klar. Tschüss. Wünsche was. Ja? Tschüss. Hi. Hi. Hallo. Hallo. Na? Ach Mensch, bei Frauen, da kann man ja einfach so Hi sagen, wa? Da sagt man doch lieber guten Abend oder ähnliches. Ja, guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, liebe junge Frau. Ja. Nicht schlecht, wa? Nicht schlecht, das klingt schon sehr, sehr gut. Also vielleicht als das verenglischte Hi, das soll man doch seltener sagen. Ja, ne? Dann mache ich mal gleich so jovial, väterlich, ärztlich weiter. Wie heißen wir denn? Mein Name ist Sonja und ich... Ach, das funktioniert, das greift. Ja, wenn da so ein Typ im weißen Kittel vor dir sitzt, dann spurst du. Super. Sonja, Tag Sonja. Das habe ich nicht ganz gestanden. Bleib ich dabei. Wie geht's uns denn? Mir geht es gut. Und aus diesem Grunde rufe ich an, weil es geht mir so gut, da ich einige gute Tipps habe, um durchzukommen. So sieht das aus. Ach, du hast gute Tipps, um hier durchzukommen? Ja. Nicht um bei dir durchzukommen, aber überhaupt so im Leben und hin und her mit dem Geld, ne? Ah ja. Also, der erste... Wie viele Tipps sind das denn ungefähr? Ja, je nach Wahl. Du musst aber auch überlegen, sind das Tipps, die man weitersagen kann, die, wenn die massenhaft praktiziert können die dann noch ihre altere Wirksamkeit behalten? Das kann natürlich sein, dass es dann... Da habe ich dich ja jetzt auf den Gedanken gebracht, da? Ja, das ist ein guter Gedanke, aber ich denke, das ist trotzdem gut weiter zu verbreiten, weil nämlich die gute Berliner BVG darauf geht. Außer den guten Tricks, immer schwarz zu fahren, gibt es einen anderen Trick, nämlich immer eine Schülerkarte zu haben, beziehungsweise einen Studentenausweis, auf den keine Monatsmarke draufklebt, die dann aber hinterher drauf zu kleben, also nachdem man erwischt worden ist. Also, diese Marke erstmal gar nicht kaufen. Ja. Erzählen, dass man den Ausweis vergessen hat. Mhm. Und da muss man nämlich bei der BVG nach einer Woche diesen Ausweis vorzeigen mit der Marke drauf. Aha. Genau. Und das, aber du wirst, wenn man jeden Monat kontrolliert wird, dann macht das wenig Sinn, ne? Wenn man jeden Monat kontrolliert wird, dann macht das wenig Sinn. Mhm. Aber ich habe das Glück, schon ein halbes Jahr nicht kontrolliert geworden gewesen zu sein. Und Mann, jetzt habe ich ja doch den Eindruck, als ob die Sendung so leicht ins Kriminelle kippt. Meinst du? Ja, gut. Dann lassen wir den zweiten Tipp auch lieber und den dritten auch, ja. Ach. Okay. Waren das jetzt auch hochkriminelle Tipps, der zweite und der dritte? Nicht so kriminell, aber doch vielleicht etwas riskant und nicht weiter zu empfehlen. Ja, erzähl mal. Soll ich? Ja. Also. Interessiert mich ja. Man müsste auch natürlich in den Laden rennen und nicht immer... Warte mal, halt, deine Ansage ist jetzt unter Vorbehalt zu genießen und eignet sich nicht zur Wiederholung. Ja? Sondern die dient jetzt einzig der Aufklärung und es wird im Interesse der Ladenpolizei, sagen wir das hier nur. Der Ladenpolizei. Ja, das ist eine Schulung, von Ladenpolizisten und BVG-Kontrolleuren, diese Sendung. Das ist nicht schlecht, ja, die könnten eine Menge von mir lernen, glaube ich. Ja, und ich erobere hier noch völlig neue Hörerschichten. Ja? Weil ab nächste Woche müssen BVGler die Sendung hier hören. Und davon gibt es ja wahrscheinlich eine ganze Menge. Zack, geht die Quote wieder hoch in die Höhe. Klasse, erzähl. Also, es sieht so aus, dass man in Läden reinrennt, die nämlich nicht so ein Piepser haben, wo man mit dem Streifen rübergeht und der Preis abgelesen wird. Ja. Sondern man rennt in die Läden, wo nicht richtige Preisschilder draufstehen. Wo richtige Preisschilder draufstehen? Ja, und am besten Preisschilder, die sich leicht abkleben lassen. Ach, das ist doch aber so ungerecht. Jetzt sind doch immer gerade die kleinen Krauter. Nein. Die sowieso immer Minus machen. Aber die... Bei denen ist es doch ganz fies. Ja, und die Großen haben doch immer so eine Piepseranlagen und... Die großen Einkaufsketten mit dem blauen Streifen haben sie nicht. Nee? Da kann man es ruhig machen. Aber ja, die haben dann irgendwie so eine GSG-9-Typen da rumstehen, war alle zu Fallschirmspringer. Meinst du? Ja, ich weiß nicht, oder hast nicht? Drin? Ich weiß nicht, von so einem Laden kann man nicht tief springen eigentlich, ob dann Fallschirm noch... Ja, na, ich frage mich ja auch immer, warum die so Barrette aufhaben. Das ist irgendwie diese alte Posernummer. Ja, gib Kerlen eine Uniform, dann hauen sie mal derart auf die Kacke. Ja, die sehen schon manchmal gefährlich aus, da hast du recht. Also bei diesem Trick sollte man sich auch natürlich in Acht nehmen. Ja. Und ordentlich aufpassen. Einen anderen Trick, einen sehr zweifelsvollen, wenn man das so ausdrücken kann, gibt es. Auf der anderen Seite ist er auch sehr erfrischend und sehr belebend, nämlich Blutspenden bzw. Blutplasmaspenden. Ja. Was man eigentlich gar nicht aus Geldgründen machen darf. Aber man kann das natürlich machen und man rennt dahin und nimmt das Geld natürlich mit, wenn es schon einem angeboten wird. Ja. Und fühlt sich mit, hinterher sehr, sehr frisch, weil man natürlich neues Blutplasma bekommt hinterher. Gibt es da auch immer noch neues, also Essen auch noch hinterher? Nee, wa? Wie, was hinterher essen? Ja, da gibt es da hinterher auch noch ein Essen? Nee, wa? Nee, das leider nicht, aber Kaffee und so weitere... Ach, schön. Und so. Hinterher kann man natürlich sehr viele Eier essen, also das muss ich mal sagen. Wieso? Wegen dem Cholesterin? Genau. Weil die das alles abgepumpt haben. Blutplasma wird nämlich abgepumpt und man hat hinterher tierischen Heißhunger auf irgendwas Eiweißhaltiges. Auf irgendwas Plasmöse. Das ist ja prima. Na, das ist ja sowieso ein alter Traum von mir, ganz viele Eier zu essen. Ja, und die Eier kann man sich natürlich damit finanzieren, mit diesem Geld, das man dort bekommen hat. Genau. Ja, also man geht Blut spenden, kriegt Heißhunger auf Eier, kriegt gleichzeitig das nötige Geld für die Eier und kann dann Eier essen. Aus. Und dann hat man irgendwie eine Menge Trouble gehabt und den alten Zustand erreicht. Ja. Naja, ist auch okay. War irgendwie ein guter Tipp, der schadet, glaube ich, käme. Na gut. Ja, und die Eierindustrie, die freut die sich. Die Eierindustrie steigt, ja. Ja, aber man sollte so eine, wie heißt das, Freilufteier da nehmen, ne? Freilufteier? Naja, von glücklichen Hühnern. Von glücklichen Hühnern. Ja, die so ein bisschen rumspazieren. Die ein bisschen rumspazieren, okay. Okay. Okay, alles klar, mach's gut. Ja, ciao. Viel Erfolg beim nächsten Ladendiebstahl. Hoi, da war sie aber schon weg. Tschüss. Hat Angst gehabt, dass eine Fangschaltung ist. War keine. So, wer bist denn du da? Hier ist Charlotte, hallo. Tag Charlotte, hallo. Hey. Ich denke, ich habe nicht damit gerechnet, jetzt hier durchzukommen. Ich ohne. Ich mache das jetzt hier schon seit einer Stunde ungefähr. Echt? Ja. Oh, da musst du aber einen total heißen Tipp haben. Nee, ich hab keinen Hessen. Nee? Ich wollte einfach bloß mal anrufen. Der einzige Tipp, den ich habe, vielleicht um kostenlos irgendwie zu leben, ist, nochmal auf die Welt zu kommen, als Miezekatze unter Berlin unterzukommen. Bei dir? Bei mir. Ja, aber wo findet man dich denn? Also wenn man jetzt irgendwo als Miezekatze auf die Welt kommt, dann ist man irgendwie erstmal angeschissen. Dann weiß man nicht, wo Charlotte wohnt. Na, in Pankow. In Pankow? Ja. Naja, das ist ja jetzt schon ungefähr eine Ortsangabe. Genau. Nee, ansonsten könnte ich höchstens noch was empfehlen, wo man 99 Pfennig für ein Getränk bezahlen muss. Aber ich weiß nicht, ob das jedermanns Sache ist. Das ist The Pretty Woman in Pankow. Das wäre mein einziger Tipp. Und das ist eine Kneipe oder ist das Aldi? Das ist so eine Diskothek, wo ich nicht mehr so gerne hingehe. Ach so, 99 Pfennig klang eher nach Aldi. Nee, und das klingt aber auch eher, als ob es nur für Frauen gilt, weil die da irgendwie Männerüberschuss haben in ihrer Diskothek. Das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ja, bestimmt. Bin ich mehr ganz so oft da. Auf jeden Fall. Warum nicht? Weil es so eine Abschlepperdisco ist, wa? Ich glaube ja. Siehst du? Nee, Weil da immer nur lüsterne Kerle so rumstehen? Weiß ich nicht. Kann ich, ja, ist möglich. Ja, und die fragen dann immer, brauchst du mal eine Mark? Weil sie wissen, ihr Getränk kostet 99 Pfennig. Weiß ich nicht, wahrscheinlich hängen die besten Typen oben irgendwo rum und spielen Billard. Ach so. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, also wenn man nicht ganz so früh dahin geht, dann kommt man sicherlich auch ohne Eintritt rein. Sonst müsste man eigentlich 10 Mark Eintritt einsetzen. Ja. Ja, aber und dann kosten die Getränke 99 ja, Pfennig. Ja, egal was man trinkt. Im Pretty Woman. Genau. Ja, nee, jetzt musst du aber nochmal erklären, das waren ja bloß Vermutungen von mir, warum du da nicht mehr hin isst oder nicht mehr ganz so oft. Weil ich nicht so gerne in Diskotheken gehe. Also die Musik gefällt mir nicht, sagen wir mal so. Ach, die Musik? Ja, dann gehe ich lieber in Kneipen, wo man schöne Musik hört. Aber nicht so die Typen, die da rumstehen, die sind okay, oder? Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Also weil es auch immer so extrem dunkel, wa? Nee, eigentlich nicht. Nicht? Naja, auf der Tanzfläche ist es immer ziemlich hell, aber ja. Da sind zu viele Spiegel und die Leute, die gucken sich da alle an und das gefällt mir auch nicht. Ach so, da ist es, aber dadurch können die aber völlig ganz alleine tanzen. Zum Beispiel. Ja, und haben doch immer einen vertrauten Gegenüber. Wahrscheinlich. Kinder, naja, Kinder. Wahrscheinlich ist das Einzige, was ihnen gefällt. Ist schon leicht pervers. Ach echt, da stehen dann so Selbstverliebte? Ja, doch, denke schon. Also manchmal werfe ich auch einen verstohlenen Blick da rein und dann kriege ich immer das Grausen. So wie zu Hause im Badezimmer, war ein Spiel an der Wand, Getränke 99 Pfennig. Nee, naja, das ist das Einzige, was einen da höchstens noch hinziehen könnte, wenn man irgendwo gewesen ist, wo man keinen Bock mehr drauf hatte und dann irgendwie denkt, naja, egal, denn man wohnt ja da in der Nähe, dann kann man da nochmal reingehen und dann bezahlt man, wenn man keinen Eintritt mehr bezahlen muss, bezahlt man eben wirklich auch für einen Kaffee bloß 99 Pfennig oder für einen Cocktail oder für einen Whisky oder egal, was man trinkt. Das stimmt, extrem spät ist ja sowieso ein guter Tipp, wa? Da kommt man ja überall relativ billig rein. Ja, ja. Jedenfalls so tendenziell. Ja, also ich hab's auch schon erlebt, wo ich den ganzen Abend umsonst getrunken habe, aber das lag daran, dass ich da zwei Kassetten abgegeben habe, die gut gefallen haben. Und ach so, ach, das ist mir auch schon mal gelungen, ganzen Abend umsonst so rumzuziehen. Mhm. Aber da hatte ich auch zwei Führer an meiner Seite. Also ich muss genauer sagen, zwei Führerinnen. Die kannten sich total aus in der Szene. Die kannten jeden Einlasser und jeden, der hinterm Tresen steht. Das ist übrigens auch ein guter Tipp. Ja. Wer so eine Leute kennt, da muss man immer extrem nett sein und fragen, so ganz scheinheilig fragen, ach, wollen wir nicht mal weiterziehen, irgendwo so rum? Und dann hat man auch einen prima Abend. Ja, kann schon möglich sein, dass man dann prima Abend hat, ja. Ja, blöde war nur, ich war mit dem Auto und hatte irgendwie dann einen Cola-Rausch hinterher. Also das hat nicht so viel gebracht. Ja, man kann sich auch mit Kaffee besoffen, habe ich mal gehört. Mit Kaffee besaufen? Mhm. Ach, kriegst du nur... Wenn es wirklich so schlimm ist, dass man wahrscheinlich nicht mehr so richtig durchsieht. Extrem mit Herzflattern dann hinterher. Ja, das ist ja nicht so mein Freund. Ich bin schon jetzt aufgeregt genug. Gut. Nee, ist wirklich so. Nee, aber sonst habe ich, wie gesagt, außer Miezekatze werden im nächsten Leben nicht so den großen Tipp. Ja, ach naja, das ging ja schon. Pretty Woman meinen. Naja. Nee, oder ja, naja, oder aber jedenfalls... Aber nur für die Leute, die irgendwie billig unterkommen wollen, obwohl das nun nicht unbedingt mein Ding ist. Ich weiß nicht, ich schmeiße eher das Geld raus, um dann vielleicht ein bisschen Spaß zu haben. Ja. Blöderweise. Gut. Hm. Okay, danke ich dir für deinen Anruf, ja? Okay. Tschüss. Machen wir wieder mal ein bisschen Musik. Ist auch eine von diesen etwas neueren Platten, die mich bewogen haben, hier heute nur so Weibermusiken zu spielen. Ist Heather Nova. Wunderbar. Telefonpause machen. Dauert 6 Minuten die Musik, danach wird dann weiter telefoniert. Yeah, there are parts of me he'll never know. A wild horse my river bed, in my throat, voices he'll never hear. He pulls at me like a cherry tree, and I can still move, but I don't speak about it. Pretend I'm crazy, pretend I'm dead. He's too scared to hit me now, I bring flowers instead. I need an island, somewhere to sink a stone. flieht vor dem Tag zu den Sternen hinauf. Das erste Licht ruft nach dem Morgen und die Sonne geht auf. Junger Tag, ich frage dich, was ist da? Kommt sie aber hart blockweise, die Musik. Warum ist mein Geheimnis? So, zack, telefonieren wir ein bisschen weiter. Ich hätte immer noch im Tipps, wer bist denn du? Hi, hier ist der Marc. Tag Marc. Hast du denn das, was man einen prima Tipp nennen könnte? Naja, also ich habe da gestern eine Ente getroffen und die meint. Ja. Ja, habt ihr euch gut verstanden? Kann sein, dass du warst ein bisschen eingeschüchtert wahrscheinlich, wa? Standst du da und dachtest du, Gott, so eine verflucht intelligente Ente. Ja. Sieht mir doch ein bisschen blöd aus neben. Ja. Passiert dir öfter, oder? Nicht nur bei Enten. Nee, auch bei Füchsen. Auch bei Füchsen. Auch überhaupt, oder? Nee. Kennst du irgendjemanden oder irgendwas, wo dir nicht passiert? Ja. Cool, ist ganz, wahrscheinlich ganz selten. Ja, bei Löwen kann ich es mir eigentlich auch ganz schwer vorstellen, dass es dir ausgerechnet passieren sollte, dass du dir nicht ein bisschen blöd vorkommst. Ja. Bist du ganz sicher? Ja. Wa? Selbst wenn man ins Badezimmer geht, hat man Probleme. Ja. Ja. Tschüss, Sweetheart. Tschüss. Hier mal in die Falle, ja. Zieh Deckchen schön hoch und schlaf schön. Tag, wer bist denn du? Hi. Hi. Hi. Ja, bei Kerlen kann man ja mal Hi sagen. Was heißt immer Hi sagen? Nein, ich habe vorhin gerade festgestellt, dass man Frauen ja doch irgendwie etwas anders begrüßen muss. Und da nicht ja, Jan so den... Frauen? Nein, den hier ist nix Frauen. Ja, sag doch, du bist keine Frau. Nee. Darum kann man richtig so cool zwei Kerle... Ey, Alter. Hey, hallo. Hey, na? Hast du einen schönen Tipp? Naja, was heißt der Tipp? Ich bin gerade mal froh darüber, dass ich bei dir rangekommen bin. Ja, ich bin darüber noch nicht froh. Das, bist du sicher? Ja, aber wie reifen Sie sicher? Meinst du? Nein. Sicher? Ah. Ah. Ja. Hey, willst du noch welchen froh sein? Was für dich? Konzentrier dich aufs Frohsein. Okay? Okay, bye. Tschüss, schön froh noch. Hi, wer bist denn du da? Ich bin Thilo aus Pankow. Tag, Thilo. Also, ich wollte wegen deinem Boiler, wollte ich dir sagen. Ach, prima, jetzt wird's ja doch praktisch. Ja, Ich denke mal, den solltest du, auf jeden Fall solltest du erstmal das Wasser bestellen und dann solltest du irgendeinen so Kunden, aber natürlich von der Wohnungsverwaltung oder so bestellen. Denn das hatte ich vor einem halben Jahr, mein Boiler ist nämlich auch ziemlich ausgelaufen, muss ich mal sagen. Ah, naja, gut, das ist jetzt ein praktischer Trip, aber der ist ja blöd. Ich hätte gedacht, dass irgendein Wundermittel, sagen wir mal, so eine Kühlerdichtung klar, oder was man beim Auto da durchs Dings jagt und dann ist der... Den Mantel von dem Boiler kannst du ja schon abbauen und dann kannst du dir das Ding zuschweißen, aber ich weiß nicht, ob du Ahnung von Schweißen hast. Nee, habe ich auch nicht. Dann sollte man vorher Wasser rauslassen wahrscheinlich, wa? Ich glaube, du willst mir irgendwelche blöden Tipps geben, nee, dass ich dann in der nächsten Sendung wieder erzählen kann, wie ein Boiler explodiert. Ja, was der wahrscheinlich... Der explodiert nicht. Bist du sicher? Ja, na, denke ich schon. Ist na gut, Wasser drin. Dann drücken wir uns mal die Daumen. Okay, danke ich dir für den Tipp. Alles tschüss. Klar. Ciao. So, Kinder, habt ihr nicht vielleicht noch ein paar richtig wirklich gute Überlebenstipps? Wer bist denn du? Du könntest doch ihn haben, oder? Oh nee, ganz falsch wieder nehmen. Echt? Ja. Da bin ich aber jetzt nicht bei dir falsch, sondern du bist bei mir falsch. Naja, ich wollte bloß noch mal zu dem von vorhin sagen, der mit seinen Konzertkarten. Ja. Also wenn ich dem an der dunklen Ecke begegne, dann hat er auch keine Chance. Also ich finde es sehr fies, sowas. Eieiei. Mensch, da wird er jetzt irgendwie direkt Auseinandersetzung on air. Nur, dass er jetzt leider weg ist. Naja, wollte ich auch nochmal sagen. Ist keine faire Sache, die Karten wegzukaufen und sie dann für teures Geld zu verscheuern. Ja, wie sie, vielleicht würdest du die über so aber noch Bilder kriegen bei ihm? Wie siehst du so aus? Als im Vorverkauf oder wie? Was? Als im Vorverkauf. Als im Vorverkauf. Nee, als im Vorverkauf Bilder wahrscheinlich nicht als im Vorverkauf, oder? Naja, da würde er Minus machen. Und da würde er schon eine ziemliche Großartigkeit dazu hören, Karten massenweise aufzukaufen, um sein Bilder zu verkaufen. Mhm. Ja, das passt ja nicht in die Zeit. Wäre wohl mehr von der Wohlfahrt. Gut, das war jetzt quasi ein Tipp für ihn. Ja. Er soll sich vor dir vorsehen. Ja, und vor allen anderen wahrscheinlich auch noch. Ja, im Grunde ist es ein klassischer Überlebenstipp. Ja, richtig, ja. Okay, danke für den Anruf. Ja, tschüss. Hallo. Na, Kinder, jetzt werd nicht unkonzentriert. Wer bist denn du? Ja, Hallöchen. Ja, Hallöchen. Wir haben gerade ein bisschen was anderes geguckt. Entschuldige bitte mal. Ach, was denn? Ist was Schönes im Fernsehen? Das wäre doch auch ein prima Tipp. Was? Nachtshow. Oh. Da gibt's doch Schöneres, oder? Na klar, Kuttner zum Beispiel. Naja, ja, das meinte ich jetzt ja nicht. Worum geht's denn heute, sag mal? Ei. Du bist zwar, Micha, wir haben 100.000 Mal telefoniert, aber Nachtshow kicken, anrufen und nicht wissen, worum geht, das ist ein bisschen fett. Tschüss, Sweetheart. Nö, pass mal auf. Pass mal auf, weg ist er. So einfach ist es, dass hier Ordnung herrscht auf dem Sender. Hier soll mir keiner anrufen und sagen, er weiß nicht, worum es geht. Tag, wer bist denn du? Weißt du, worum es geht? Stefan, hallo. Tag, Stefan, worum geht's? Ich bin froh, dass ich jetzt hier durchgekommen bin. Ja, darum geht's aber nicht. Worum geht's in der Sendung? Ja, mir ging's eben schon darum. Ja, mir aber nicht. In der Sendung geht's um Tipps. Gut, wunderbar, prima. Wenn ich jetzt was zum Verlosen hätte, hättest du was gewonnen. Ja, ne? Ja, das muss aber auch, also im Grunde, das reicht da. Wie? Eine Reise für zwei Personen nach Hanau. Ja, so was verlose ich auch mal gerne. Ich bin jetzt richtig aufgeregt, bloß, ne? Du? Ach. Lass mich jetzt mal beruhigen hier. Sei ganz cool. Mach mich mal cool. Ja. Sitzt du? Naja, siehst du, wollte ich sagen, setz dich erstmal. Dann lehn dich mal ein bisschen zurück oder ist es bloß ein Hocker? Ey, wenn es ein Hocker ist, lehn dich auch zurück. Ja, ich hab Glück gehabt. Es ist kein Hocker. Ist kein Hocker. Ach, so ein Ärger. Macht sich toll im Radio. Ja, ne? Doch, wenn die Typen vom Hocker fallen, ist immer klasse. Kann man dann auch sehen, wie man sitzt. Und jetzt ist so ein Couchtischchen in der Nähe? Nee, Küchentisch. Küchentisch? Ja, ich hab vor. Ach, wie alt bist denn du? Ich? Ja. Muss ich jetzt sagen? Ja, na sag mal ungefähr. Na, rate mal. Naja, sagen wir 35. Zu alt? Zu alt. Naja gut, dann bist du auf jeden Fall noch halbwegs gelenkig, kannst du also die Beine hochnehmen auf dem Küchentisch. Ja, so wenn du jetzt so 40, 45 gewesen wärst, dann hättet ihr das nicht mehr erraten, weil dann verursacht das ja mehr Pein als Lust. Ach so. Ja? Oder? Die Küchentische sind ja mal ein bisschen höher, so eine Beistelltische, so eine Couchtische, da kann man ja problemlos die Beine hochlegen. Nee, ich hab ja die Beine auf dem Stuhl. Ach, auf dem Stuhl? Ach, da mal noch keine 35, aber schon einen alten Mann markieren. Ein bisschen kann ich schon den alten Mann markieren. Damit kommt man auch ganz gut durchs Leben, wa? Ja. Ach, Mutti, geh du mal zur Tür. Du weißt doch, ich bin nicht so schnell. Ja, ach, mach doch mal. Hm. Gerade. Ja. Ich würde ja gerne. Als ich noch so jung war wie du. Ja, naja, gut. Ich denke gerade, weil ich bin jetzt nämlich aufgestanden. Wieso denn bitte? Hör, setz dich wieder hin. Du wirst ganz aufgeregt, wenn du stehst. Ja? Ja, merkst du es nicht? Ja, ich will mir ja gerade meinen Tee holen. Ah. Weißt du? Ja. Wird der gerne jetzt anbieten. Ja, du sag jetzt nicht, dass es Schlaftee ist. Nee, Ja, dafür hat er zu kurz gezogen. Ah ja, ach, ist so mehr so ein Wachtee. Ist schwarzer Wachtee. Ja. Ja, na dann dosier den mal. Nicht, dass du nachher die ganze Nacht unruhevoll durchs Zimmer tigerst. Da könnten wir zum Beispiel beim Tipp sein. Und keinen Schlaf mehr findest, ja? Genau. Hast du jetzt Einschlaftipps? Das ist der Tipp, wenn man nicht einschlafen will, einfach Schwarztee bis zum Umfallen. 3 Minuten ziehen. Wenn man nicht einschlafen will? Wenn man nicht einschlafen will. Wenn man natürlich nicht schon einschlafen will, aber nicht dran denkt, dass man nach Schwarztee nicht einschlafen kann, dann wird er gefährlich. Ey. Ja, das ist mir neulich ein bisschen schick passiert. Ja? Also wenn die jetzt zuhören, dann lachen die sich halb tot. Echt. Erzähl mal, Missy-Schicke sind ja mal Hörgerjane. Na, ich hatte Besuch, war das vor einer Woche? Aber noch vor einer Woche. Ja. Und da habe ich hier Schwarztee gekocht. Ja? Wir waren zu dritt. Ja. Macht also, wenn man mal die Mathematik anwendet. Ja. Und? Warten. Naja, wie viel kann pro Person? Na, 3. Ach nee, wie viele Leute sind gekommen? 3. Na, pro Person eine Kanne. Genau. Zack, aber wie schnell ich das ausgerechnet habe. War wie ein Taschenrechner. Richtig gut, ohne Taschenrechner. Ja, nicht schlecht. Und da kamen Beschwerden. Ja. Also, jetzt kommt natürlich die... Warum? Weil die dann, ihr habt dann da alle schnarchend im Zimmer gelegen, oder? Nee, überhaupt nicht. Ach so, weil du die falsch rum aufgebrüht hast. Nur kurz. Ja, zu kurz. Und die wollten alle schlafen eigentlich. Die wollten dann später... Die sind zu dir gekommen, um zu schlafen. Dann wollten sie schlafen. Hm. Aber konnten sie nicht. Hi, hi, hi, hi. Also dauert zu 50%. Ja. Ach, na, das ist ja schön. Ja. Haben die sich dann am nächsten Tag beschwert bei dir? Nee, am nächsten noch nicht. Ja, also dein... Später schon, also nicht direkt. Das war ja auch ehrlich so. Dein Tipp ist also, wenn man Tee schon ziehen lässt, dann sollte man genau darauf achten, wie lange. Genau, und was man erreichen will, ne? Ja. Da sollte man im Leben sowieso... Na gut, aber du hast ja erstmal deinen Spaß gehabt. Die waren putzmunter da deine Gäste, ja? Ja. Ja, und der Rest ist doch ihr Problem, ist doch nicht deine Sache. Na, mein Problem sowieso nicht, weil ich schon gut geschlafen. Richtig. Okay, danke ich dir für deinen Anruf. Ja. Ja, wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen, weil die jetzt sind gleich Nachrichten. Noch erweitern. Was ist jetzt gleich? Nachrichten. Ach so, sind aber noch 2 Minuten, wa? Nee, eine knappe. Ja. Dann nutze ich einfach die knappe noch um. Ich wollte gerade vorher noch Musik spielen, aber na gut, es hat nicht sollen sein. Musik, echt. Was? Ich bin viel besser als Musik. Bist du dir sicher? Hier so in meiner Küche. Ey, bist du dir sicher, dass du besser bist als Hildegard Knef? Logisch. Als Hildegard Knef? Ich meine, deine Musik ist ja nicht schlecht, aber ich bin live. Weil ich sitze jetzt hier. Ja, denkst du, Hildegard ist auch noch nicht tot. Wer ist nicht tot? Hildegard Knef. Naja, aber sieht schon fast so aus, ne? Ah ja, naja. Gibt welche, die sehen schlimmer aus. Wie siehst du eigentlich aus? Icke. Ja. Och, ein Mann in besten Jahren, ein bisschen unrasiert, wa? Nee, das stimmt auch wieder nicht, weil ich bin heute rasiert. Gut. Also so teilweise. Aber bist du etwa, hörst du zu diesen Schnurrbartträgern etwa? Ja, so ein dünner. Echt? Echt. So ein Menu heißt das doch, so ein ganz dünner, ja, wa? Ja, ich weiß nicht, wie das heißt. Ja? Also das ist ja eher so 20er-Jahres-Stil. Ich weiß nicht, ich ordne mich, also ich bin auch in 20er Jahren. Ach, aber. Da gab's gerade, da hast du einfach, ach, du bist in 20er Jahren? Ja, deshalb doch. Ah ja, und da spielst du das jetzt alles mit? Ja. Ha. Also wenn ich in 19 bin, dann... Ich wünsche dir viel Erfolg, dass du durch die schweren Jahre von 33 bis 45 kommst, ja? Ja, die schaffe ich auch. Gut. Ja. Okay, jetzt müssen wir aber echt Schluss machen. Gut, jetzt ist nämlich schon... Nachrichten, wa? Ja, machen wir Nachrichten. Also ich ruf mal wieder an. Das würde mich sehr freuen und beruhigen. Ja, wunderbar. Okay. Nächstes Mal bin ich auch nicht mehr so aufgeregt. Schön. Ja. Gut, tschüss. Alles klar, tschüss. So, jetzt ist es nämlich 0.31 Uhr und genau Zeit, Nachrichten zu machen. Kurzinfo. Razzia. Die japanische Polizei hat mehrere Gebäude einer militanten Sekte durchsucht. In den Medien war die Sekte unter anderem mit dem Giftgasattentat in Tokio in Verbindung gebracht worden, durch das am Montag 8 Menschen getötet und rund 5000 verletzt wurden. Hinrichtungen. Die Tschetschenen haben nach eigenen Berichten einen gefangenen russischen Piloten hingerichtet. Die russische Armee setzt ihre schweren Luft- und Artillerieangriffe gegen tschetschenische Orte unvermindert fort. Polizeischutz. Er gilt jetzt für 156 türkische Einrichtungen in Berlin, teilte Innensenator Heckelmann mit. Dennoch könnten Anschläge nicht völlig ausgeschlossen werden. Verschleppt. Die türkische Armee soll einem Bericht des UNO-Flüchtlingshilfswerks zufolge nach ihrem Einmarsch in den Nordirak kurdische Flüchtlinge festgenommen und in die Türkei gebracht haben. Die Regierung in Ankara bestreitet das. Und wir kommen zum Sport. Sport. Die Fußball-Bundesligisten 1860 München und Bayer Uerdingen trennten sich an einem Nachholspiel 1:1. Im zweiten Eishockey-Playoff-Halbfinale siegten die Kölner Haie gegen Preußen Berlin mit 5:2. Und beim Tennisturnier von Key Biscayne in Florida erreichten Steffi Graf und Anke Huber das Viertelfinale. Wetter. Nachts 1 bis minus 3 Grad, Glättebildung möglich, am Tage gelegentlich Niederschlag um 6 Grad. Verkehr. Ja, und Wartezeiten gibt es bei der Ausreise nach Polen an der A12 Frankfurt-Oder 20 Stunden, sonst keine weiteren Meldungen. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ja, ich spreche ins Mikrofon. 22 Minuten lang. Hier ist mein Herr Hildegard Knef. Da ist der Weg, der letzte, den wir gingen. Da ist die Bank, da sagtest du Adieu. Da steht der Baum, an dem die Blüten hingen, die du mir gabst, doch jetzt liegt darauf Schnee. Aber schön war es doch, und ich möchte das noch einmal erleben. Dabei weiß ich genau, sowas kann es doch einmal nur geben. Es ging vorbei, wie Filme auf der Leinwand. Das Licht geht an und alles ringsumher ist wie ein Buch mit goldbedrucktem Einband. Doch seine Seiten sind so grausam leer. Aber schön war es doch, und ich möchte es noch einmal erleben. Dabei weiß ich genau, sowas kann es doch einmal nur geben. Ich kenn die Fragen, die du einmal fragtest. Ich hab die Antwort hier im Herzen drin. Ich hör das Wort, das du mir einmal sagtest. Doch leider hat's für mich nun keinen Sinn. Aber schön war es doch, und ich möchte es noch einmal erleben. Dabei weiß ich genau, sowas kann es doch einmal nur geben. Aber schön war es doch, und für dich steht die Tür immer offen. Doch ich wage es nicht mehr zu hoffen. Das sind immer ganz großartige Musiken, bei denen man das Gefühl haben kann, dass man so angesungen wird. Hildegard Knef. Tach. Ja, Tach. Grüß dich. Hi. Wer bist du? Ja, ich bin Mike. Grüß dich. Mike. Ja? Ja, du, Tach. Ich habe dich ein bisschen später eingeschaltet. Vorhin im Auto habe ich gehört, ich habe mich ganz verwundert. Ja. Habe ich lange nicht mehr gehört. Tolle Sache. Also, ich muss auch sagen. Ja, super Sendung. Ja, ich ja. Auch erstmal sagen, ich freue mich, ja. Was du vorhin nicht zu dem anderen gesagt hast. Und Überlebenstipps, ja? Ja. Da gibt es ja so ein paar Tipps. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was alles schon dran war. Hat schon mal einer gesagt, was man alles machen muss, um bei Kuttner längere Zeit zu telefonieren? Nee, Hat noch keiner gesagt. Also erstmal muss man weiblich sein. Und wenn man nicht weiblich ist, dann muss man männlich sein und man muss... Stimmt. ...möglichst versuchen, nicht zynisch zu sein. Ach, das ist ganz schön schwer. Ach, zynisch kann man schon sein. Nee, aber nicht so zynisch. Das kann der Kutten aber nicht leiden, habe ich mitgekriegt. Nee, ganz schwer ist, blöd darf man nicht sein, sollte man nicht sagen. Also sollte sich ein bisschen Mühe geben, nicht blöd zu sein. Um die Zeit nicht blöd sein, das ist ganz schön schwer. Ja, also wem sagst du das? Ich meine, ich bin irgendwie seit 3 Stunden damit konfrontiert, aber guck mal, der Hörer hat's ja auch leichter, ja? Der ruft an und kann, sagen wir mal, so eine ganze Wochenkonzentration auf so einen 5-minütigen Anruf werfen. Während bei mir verteilt sich ja meine Konzentration und, sagen wir mal, die Substanz meines Nicht-Blödseins auf 3 Stunden. Und da ist schon schwierig, immer so zu halten. Ja, aber das machst du ganz gut, muss ich so sagen. Ja, wunderschön. Schön. Ja, ansonsten nochmal ein Feedback vorhin zu dem ganzen Kartenverkauf. Wobei, weißt du was, wenn Männer so ein bisschen so schüchtern sind und dann so leicht stottern, das ist ja wie im Grunde wie mit Frauen telefonieren, das ist auch toll. Ach, ich dachte, das ist wie blöd sein. Nee. Ach, überhaupt ja nicht. Nee. Ja? Ne? Ja. Gut, also das ist auch noch ein zusätzlicher Tipp, ja? Ja, war jetzt einer von mir. Ja, so ein bisschen ein bisschen aufgeregt. Ja, ein bisschen aufgeregt ist man ja immer, wenn man im Radio zu hören ist. Aber nett, so wie du jetzt zum Beispiel. Ja. Und nochmal ein Feedback zu der Geschichte mit den Konzertkarten. Ist tatsächlich schon passiert, dass ich eine Konzertkarte billiger gekriegt habe als im Vorverkauf. Und zwar direkt vor dem Konzert. Da wurde einer seine Konzertkarten nicht los. Das war hier bei The Wall. Ah ja. Naja gut, das ist dann aber nur ein Resultat dessen, dass sich jemand verkalkuliert hat. Ja, aber irgendwie toll, ne? Also ja, das ist schön. Es gibt wirklich solche Momente, wo die Leute dann ihre Karten billiger verkaufen müssen. Wobei ich dann dazu sagen muss, ich habe mir das gar nicht, ich bin gar nicht reingegangen. Ich habe die Karte zwar gekauft. Total clever. Ja, und dann habe ich mir das Ganze von einem Hochhausdach angeguckt, weil dort einfach die bessere Sicht war. Ah, ja. Ach, da hast du dich dann aber nicht doch ein bisschen geärgert? Nö. Du hast dann ich hätte mich geärgert. Die Karte als gewissermaßen, ja. Ach so, und du hast die Karte quasi als Berechtigung genommen, da auf dem Hochhaus Platz zu nehmen. Ja, anders. Bevor ich die Karte gehabt habe, habe ich mich geärgert, dass ich keine hatte. Und als ich sie dann gehabt habe, habe ich gesagt, na nun brauche ich auch nicht mehr reingehen. Ach, das stimmt. Wenn man so ein Etappenziel erreicht, dann können die oft schon eine Befriedigung ausstrahlen, die möglicherweise beim Eintritt des eigentlichen Ziels ja nicht mehr da wäre. Ja, eine ähnliche Story hat mir heute mein Ex-Chef erzählt. Der hat jetzt bei einer Nichtraucherfirma angefangen und dort sehr lange kämpfen müssen, bis es ihm erlaubt wurde, in seinem Zimmer zu rauchen. Und dann haben wir gesagt, na nun möchte ich auch nicht mehr, jetzt wo ich es darf. Und nun raucht er da drin nicht. Oh, da gehört er dann aber doch eine... Hat aber die Lizenz dazu. Ordentliche Portion an Willensstärke und Selbstachtung zu, wa? Ja, ne? Ja, an einem von beiden würde mir wahrscheinlich fehlen. Ich weiß jetzt nicht genau, woran. Ich weiß es. An der Willensstärke einfach. An der Willensstärke? Ja. Ja, klar. Selbstachtung, man könnte es Einbildung nennen, aber... Nachempfinden. Ja. Ich habe noch nie geraucht. Nee? Nee. Ach, na stell dir mal vor, du müsstest. Ja, furchtbar. Ah, siehst du, umgekehrt ist es genauso. Ach ja. Wenn du rauchst und nicht darfst. Echt, ja? Ja, genauso ekelhaft. Ah. Na gut, aber darum sollte man überhaupt ja nicht erst anfangen, weil dieses Gefühl kann man ja auch als Nichtraucher haben. Genau. War? Und es entschieden will, ja. Überlebenstipp. Ja. Wartet jetzt nochmal. Ja, ganz prima. Ja, an die junge, gesundheitsbewusste Bevölkerung. Gut. Grüß deinen Chef von mir. Ich grüße ihn von mir. Tschüss, Mike. Tschüss. Hat Spaß gemacht, mit dir zu telefonieren. Guten Abend. Echt? Fast wie eine Frau. Tschüss. Tschüss. Hi. Hallo? Hallo? Hi, hier ist Margoscha. Ach, Tag Margoscha. Wir haben uns aber ewig nicht gehört. Ja, wie geht's dir? Na, mir geht's gut. Und dir? Ja, klasse. Warum haben wir uns denn so lange nicht gehört? Warst du vielleicht weit weg verreist? Nein, ja auch, aber ich bin umgezogen. Du warst doch verreist. Wo warst du denn? Ich war in Bayern bei meiner Oma. In Bayern? Na, das ist ja ganz weit weg. Ja, ne, schrecklich. Und, konntest du dich ein bisschen verständigen mit den Eingeborenen? Ach ja, wenn es deine Oma ist? Ja. Dann geht's. Ja, aber hör zu, ich habe jetzt... Du bist umgezogen. Ja. Schön. Schön, ne? Ja. Und ich habe 3 Tipps. Ja, und hast du denn schon eine Einweihungsparty gemacht? Das ist ja auch immer ein prima Tipp zu Einweihungspartys drehen. Echt? Mhm. Gibt's da was zu essen? Ja, bestimmt. Wenn du kommst. Na, ich würde ja umgekehrt. Wenn es was zu essen gibt, dann würde ich überlegen. Jetzt hör zu. Ja. Weil ich habe 3 Tipps. Also. Hey, nun lass uns doch mal erstmal mit der Einweihungsparty. Wie groß ist denn die Wohnung? Weiß ich nicht. Na sag mal, das ist deine Wohnung. Ja, aber ich weiß es. Bist du noch nicht ans Ende gestoßen? Nee, es ist scheint nicht. Ja extrem groß zu sein. Nee. Ist die Miete fünfstellig? Nein. Dann ist es so groß doch nicht, oder? Doch, also. Oder hast du ein Schnäppchen gemacht? Hoch? Hm? Also naja, ich hoch. Ich habe eine Hochzeitetage reingebaut. Ach, hoch ist mir egal. Also es gibt selten kaum Wohnungen, wo ich, sagen wir mal, mit dem Kopf an die Decke stoße. Aber so jetzt von der Weitläufigkeit her. Nein, es ist nur ein Zimmer. Aber dafür hoch. Und wenn man die Hochbettetage drin hat, dann ist es so, als wären es zwei Zimmer. Ah ja, schön. Ne? Hm. Und die Leiter und so ist ganz toll. Ach, toll. Ja. Ja. Wann ist denn jetzt die Party? Ja, das kann ich da jetzt hier nicht so durchführen. Können da alle kommen? Nee, nicht alle. Aber ein paar können schon kommen. Ja, ein paar können schon kommen. Wer denn? Viele. Wer denn? Genau die. Ja, bist du Vegetarierin? Ja. Echt? Ja. Ach. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, Essen machen würdest, dann wären zum Beispiel jetzt keine Buletten oder so Hühnerbeine? Natürlich, alles für die anderen, klar. Ja? Na sicher. Ach, da bist du nicht militante Vegetarierin. Ach, Quatsch, nee. Ach jeder, prima. Jeder soll machen, was er will. Prima, Buletten. Ja, klar, kannst du. Super, super, ja. Ach, Einweihungspartys mit Buletten. Und Nudelsalat, kannst du gut Nudelsalat? Ja, ich kann alles kochen. Wobei, ich will jetzt ja keinen Nudelsalat. Was könnte man denn noch schöne... Ach, Obstsalat finde ich auch immer ja, toll. Ja, auch, das liebe ich. Ja? Und mit so einem Schuss Rum drinne. Und Mandeln. Mandeln? Ja. Obstsalat? Ja, ja, ja, ja. Ja? Ja, das wird so knirscht zwischen den Zähnen. Und Rum. So ein kleiner, wie machst du den denn? Nein, nicht ein Flachmann gleich. Nicht, das ist natürlich blöd, wenn der Obstsalat dreht, ist nicht schön. Nee, nee. Nee, nee, so geschmacksmäßig nur. Mhm. Ja? So Aroma. Ja, klar. Ja? Wie lange wohnst du denn da schon? Seit Januar. Och, na, da hätte doch aber schon längst eine Party stattfinden müssen. Ja, aber die sind alle verreist jetzt und jetzt kommen alle wieder. Ach so, naja, aber alle müssen ja nur ohne kommen, dann sind es ja so viel. Ja, aber die kommen müssen, die müssen kommen. Ach so, und die waren verreist. Die waren verreist. Hm, ach na, da freue ich mich ja schon auf die Einweihungsparty. Ja, ja, ja, prima. Bestimmt ganz toll. Ja, hm, schön. Meine Tipps gar nicht hören. Ja, doch, will ich auch hören, deine Tipps, aber erstmal musste man ja die praktische Musik klären. Ja, du darfst es dir aussuchen. Thema Flucht aus dem Alltag. Das klingt ja verflucht nach Drogen. Mach mal weiter. Nein, überhaupt nicht. Kein Stück. Nee? Na denn nach Autosuggestion oder Fernsehgucken? Nein, nein, nein, nein. Auch nicht. Oder Ernährung. Ernährung? Ja, ohne zu bezahlen. Ach, das klingt so nach gesund. Ach, ohne zu bezahlen. Nein. Essen ohne, du meinst Essen. Du meinst nicht Ernährung. Du meinst einfach so Essen. Ja, ja, genau. Ja? Mhm. Mhm. Genau. Ja. Oder, jetzt ist mir das entfallen. Ach, genau, das wollte ich gerade. Das wolltest du haben, ne? Ja. Ja, weiß ich nicht. Kannst du dir eins von den beiden aussuchen? Nö, dann überleg mal noch einen Moment. Okay. So hört sich das an, wenn Magoscha überlegt. Hört sich ja nicht so schlecht an. Lebst du noch? Ja. Ja, Magoscha, man darf nicht das Atmen vergessen beim Überlegen, ne? Ja, Entschuldigung, aber ich bin so verwirrt jetzt. Ach so, Bildung. Bildung. Bildung. Mhm. Kultur meine ich, Kultur. Kultur. Nee, Essen, dann Essen. Essen, okay. Stell dir vor, also man kann doch immer an die Firmen schreiben, von denen man was gekauft hat, wenn was schlecht geworden ist. Ja. Zum Beispiel, du kaufst jetzt deinen Lieblingsjoghurt und du machst ihn zu Hause auf und der ist ganz schlecht und schmeckt ganz eklig. Ach, widerlich. Genau. Und dann, nee, dann würde ich den ja nicht erst essen, wenn der schlecht ist. Nein, du probierst es in deinem Herzen. Ach so, ich esse erst. Ah. Dann verfasst du einen Brief an die Firma und schreibst. Die Situation, die Kasse, ja. Bitte? Ja, nee, das ist widerlich, wa? Schlechten Joghurt essen. Alles ist widerlich, ja. Und dann schreibst du an die Firma und beschwerst dich, das ist dein Lieblingsjoghurt. Und du bist jetzt psychisch völlig gestört, weil du jeden Tag nach der Arbeit den Joghurt isst und dich dabei entspannst. Und jetzt haben sie dir dadurch den ganzen Tag versaut und du bist jetzt depressiv. Und dann weisen sie dich ein in die Psychiatrie und pumpen dich da voll mit Medizin und Elektroschocks. Man muss immer so eine Geschichte erfinden und dann schickt man es an die Firma und dann schicken die einem ein Riesenpaket mit allen möglichen Köstlichkeiten, um sich zu entschuldigen. Echt? Mhm. Ach, da muss man aber eine Firma finden, die so ein breites Warenangebot hat. Oder schicken die dann bloße palettenweise genau den Joghurt? Nee, die schicken den von allem etwas und entschuldigen sich. Aber ach, hast du auch schon gemacht? Nee, aber ich habe andere machen das immer ständig. Nein, mir ist es so aufwendig. Ja? Keine Lust, ja. Ist nicht eine Sache, die man selber macht, die man aber prima findet, wenn andere sie machen. Ja, ich finde es ganz klasse. Aber du musst dabei überlegen und wirklich was... Also, was natürlich sind, naja, wir erfinden das ja, ne? Dass die Sachen schlecht sind. Mhm. Ja, und du musst was nehmen, was sie dir nicht nachweisen können. Weil zum Beispiel, wenn du Pralinen aufmachst und die sind schlecht, dann sollst du die Schachtel ja zurückschicken. Ach so. Und bei Joghurt kann man das ja nicht. Ach. Ja. Das stimmt. Bei Waschpulver kann man das zum Beispiel auch nicht. Wieso? Weil ich mir vorstellen könnte, dass die dann schon ihr schlechtes Waschpulver mal sehen wollen, dass es schlecht geworden ist. Aha. Oder? Ja, kann sein. Ja? Aha. Und das wird ja auch teuer, wenn man dann jetzt sagen wir mal günstig so ein 10 Kilo Waschpulverpaket eingekauft hat. Wenn man das als Paket wird, wird das ja teuer, oder? Zahlen? Ja, aber dafür kriegst du eine ganze Tonne zurückgeschickt. Dann kriegst du 10 Kilo zurück? Das ist total, nein. Ja, und dann hast du Briefmarken ausgegeben. Nee, du kriegst... Dann machst du ja voll Minus, Margoscha. Das kann nicht wahr, du kriegst doch dann voll... Total viele verschiedene Waschpulversorten. Meinst du? Weichspüler und ja? Waschmaschinen. Also ich würde ja sagen mal, den Pralinen und den Waschmittelbetrug würde ich doch eher meiden. Bei Joghurt leuchtet mir das sehr ein. Ich finde Schokolade auch ganz klasse. Also ich mag Schokolade nicht so gerne. Aber wenn man an so eine Süßigkeitenfirma schreibt, ne? Ja. Was kommt denn da noch so in Betracht? Die Würzgurken wahrscheinlich, weil die kann man, die werden die auch nicht eingeschickt haben wollen. Stimmt, genau. Und das noch Wurst oder sowas. Na Wurst, nee, da ist ja mal der Zwischenhändler, der Dealer dazwischen, der Fleischer. Ach ja. Nee, so Büchsennahrung, Büchsen, Ravioli in Büchsen. Genau, genau. Ravioli. Genau. Oder auch Grünkohl. Grünkohl. Ginge auch. Du magst ja immer Rosenkohl, ne? Ah, Grünkohl aber auch. Aber du magst Rosenkohl und ich mag Rosenkohl nicht. Und weißt du, was ich noch nicht mag? Eier, ich hasse Eier. Echt? Da musst du mal Blut spenden gehen, habe ich vorhin gehört. Da kriegt man totalen Eier-Heißhunger. Da würde ich nie hingehen. Na doch, mach das mal. Damit du mal weißt, wie Eier schmecken. Nee, ich hasse Eier, ich esse die nicht. Nee? Nee. Was ist denn noch nicht? Also weißt du, warum ich Eier nicht esse? Nee, warum? Soll ich dir schnell erzählen? Ja. Pass auf. Wahrscheinlich, weil du da das blühende spätere Leben drinne siehst. Nein, ach Quatsch. Ach, deswegen nicht? Nein, nein, weil ich in der S-Bahn gefahren bin und dann kommt so ein Opa mit so einer Aktentasche rein und setzt sich mir gegenüber und dann macht er den Aktenkoffer auf und holt so eine durchsichtige Plastiktüte raus. Mit so zerquetschten, hart gekochten Eiern? Und fängt an, das Ei vor mir zu pellen. Es hat so gestunken im ganzen Zug. Das, mir wurde so schlecht, ja, und es war so voll. Ich konnte mich nicht umsetzen, aber ich konnte auch nicht mehr stehen und dann... Ach, hättest du dem mal gesagt, er soll das einschicken? Nein. Naja, vertan die Chance. Kannst du dir vorstellen, wie schlimm das für mich war? Ja. Ja, okay. Mensch, Maya, da kann man ja aber einen dauernden psychischen Schaden davon tragen. Ich jetzt auch. Ja? Eine Eierphobie. Ja, genau. Ah. Hm. Ostern, das verhassteste Fest im Jahreskreis, wa? Nee, ey. Oh. Ja, und dann halt. Ach, mir wird auch schon ganz schlecht. Ja, da Freunde, die erzählen mir dann, ja, wir hauen uns die Eier in den Kopf und so. Oh. Und sowas hast du als Freund? Als Freunde. Als Freunde? Ja, es gibt ja so viele. Junge Menschen, die sich gegenseitig die Eier in den Kopf hauen? Ja, das ist irgendwie... Hei. Margoscha, solltest du vielleicht doch mal die Bekanntschaft wechseln? Ey, tipp doch ganz nette, normale junge Menschen. Ja. Ja, mit denen man traut, zu zweit auf der Couch vom Fernseher sitzen kann. Ja, und die dann auch... Kerzchen an, Fläschlein Rotwein. Wie? Die auch keine Eier in meiner Gegenwart essen. Nee. Gut. Ja. Hm. Haben die immer Eier dabei, wenn ihr zusammen seid? Quatsch. Nein. Ja, du lachst. Hä? Du weißt nur nicht, was da, welches Grauen in ihren Aktentaschen lauert. Du meinst das so? Ja. Ja, so meinte ich das. Mhm. Komm, Margoscha. Du meinst Taschenbillard. Ja? Jetzt mach hier nicht aus mir die Theresa Orlowski des Deutschen Rundfunks. Okay, Entschuldigung. Mhm. Willst du nicht noch das hören mit meinen anderen Tipps, Nina? Was war das? Bildung? Kultur? Kultur, oh. Mann, das ist aber ganz schön. Kultur, oh. Das ist für die Leute, die ins Theater gehen. Kultur, wollen, oh, Theater, oh. Magst du nicht? Klar. Siehst du? Ja, aber muss man ja nicht so sagen. Ja, okay. Was war denn der andere? Naja, ich hab da noch nichts zu Ende. Sag mal deinen Theatertipp. Okay, die Leute, die gerne ins Theater gehen, aber dafür kein Geld haben. Hm. Ja? Ja, für die das gut, ist okay. Ja, das ist für die, das ist gut. Komm einfach und gucken sich an, was wir so machen. Und die anderen Jahrgänge. Weil da kann man immer umsonst zusehen. Anna, bei euch an der Hochschule da irgendwo? Mhm. Ach Gott, ja, echt? Mhm. Ein Studententheater. Ja. Hast du gehört, dass es ein bisschen überheblich klang? Ehrlich jetzt? Ja. Wieso? Weiß ich auch nicht. Habe ich so als Vorurteil und Abneigung. Nein. Nee? Es ist schön, wenn die Leute kommen und zusehen und so und dann können wir darüber danach sprechen, wie die das fanden. Ja, für euch ist schön, aber für die Leute, habt ihr die mal gefragt? Naja, für die kommen doch umsonst rein. Ja, umsonst allein reicht ja nicht. Ja, wir feiern danach immer noch. Ja, na, das ist doch schon ein Angebot. Und Essen, da gibt's ach, alles. Und wie kann man denn erfahren, wann da gefeiert wird bei euch und wo es Sekt und was zu essen gibt? Ja, das hängt immer aus, an der Hochschule so, auf Plakaten. Ach so, und ansonsten muss man da jede Veranstaltung mitnehmen, um dann irgendwie bei 1:30, bei einer Trefferquote von 1:30 dann möglicherweise doch mal ans Buffet zu gelangen. Ey, da geht's halt in den professionellen Theatern doch leichter. Ach ja, es tut mir so leid. Ach Gott, Markoscha. Ja. Dazu noch der dritte Tipp. Ja. Das war, da war ich ganz frustriert und wollte ganz schnell weg, weil ich mich mit meinen Eltern gestritten habe. Hm. Und dann bin ich zur afrikanischen Botschaft gegangen und habe mir das einfach so ausgedacht. Ich habe gesagt, ich möchte... Zur afrikanischen Botschaft? Ja. Könnte ich mir doch vorstellen, dass sie mehrere haben. Ist ja ein relativ großes Land, genau. Afrika, wa? Ich habe erst angerufen und dann hat sie mir gesagt... Also nein, ich habe das Branchenbuch aufgeschlagen. Ja, unter Afrika nachgeguckt? Und da unter Botschaft und dann waren ganz viele. Und dann habe ich meine Augen zugemacht und bin mit einem Finger so, also stehen geblieben an der Stelle. Dann war mein Finger auf Sambia und dann habe ich da angerufen. Dann habe ich gesagt, ich möchte raus aus Deutschland, ich möchte in Afrika ein neues Leben anfangen, weil ich gelangweilt war von hier. Und dann bin ich, Und wann? Hallo? Waren die freundlich? Die haben gesagt, ich soll erstmal vorbeikommen. Dann bin ich da hingefahren und dann waren das zwei ganz super nette Menschen, die haben mir aufgemacht und dann haben die gerade gegessen und sollte ich mit denen essen. Und dann habe ich denen erzählt, dass ich gerne da ein neues Leben anfangen möchte. Haben sie mich gefragt, ja, warum gerade in Afrika und so. Und habe ich gesagt, ja, ich liebe das Land und so. Aber ich hatte eigentlich gar nicht so viel Ahnung davon. Und du hattest mehr Hunger als Ahnung. Und dann haben sie mir so Werbeartikel von Sambia geschenkt, so Mützen und... prima. Und so. Und dann hat die eine Frau gleich für mich besorgt, eine Arbeit da und eine Unterkunft. Ja. Von ihrer Schwester. Da hätte ich im Büro arbeiten können und immer übersetzen können. Hallo? Nur, dass du nicht Sambisch kannst. Nein, von Deutsch auf Englisch. Ah, ja. Aha. Und dann hatte ich aber, dann habe ich mich ganz so gefreut und wollte das machen. Dann bin ich nach Hause gekommen, habe es meiner Mutter erzählt. Und dann hat die geweint und dann habe ich es gelassen. Warum hat deine Mutter geweint? Weil die Angst hatte, sie verliert ihr goldenes Kind? Ja. Und du gehst jetzt mit einer sambischen Mütze nach Afrika. Mensch, Mütter sind aber auch was von leichtgläubig, wa? Mir das alles versaut. Ist ja immer wieder erstaunlich. Mhm. Margoscha, wir müssen jetzt Schluss machen. Die Sendung neigt sich dem Ende entgegen. Du, ich habe mich echt gefreut, ne? Dass schön. Dass wir das mal wieder gehört haben. Ja. Wann ist denn nur die Einweihungsparty? Das sage ich dir dann noch. Ah ja, bin gespannt. Okay. Tschüss, Margoscha. Also dann, tschüssi. Ja, hier ist nochmal großartig Portishead und dann kommt der halbautomatische Anrufbeantworter. Portishead hören ganz langsam auf. Gibt mir Gelegenheit, jetzt hier noch was zu sagen. Und zwar den halbautomatischen Anrufbeantworter anzukündigen. Und hier kommt er. Achso, einen Tipp kann ich abgeben. Ich dachte mehr oder weniger, dass ich jetzt hier so, mehr oder weniger so demnächst live auf die Sendung komme oder was. Ein Tipp. Traurig. Nee, ich habe jetzt, dadurch, dass ich mehr oder weniger mit dem Telefon jetzt hier nur rumgespielt habe, habe ich mittlerweile das Thema nicht mehr so richtig mitbekommen. Ja, ich bin Micha aus Tegel. Überlebenstrick. Den gibt es. Und ich mach das ganz, ganz, ganz dufter. Richtig schön leben und richtig gut. Ja, fängt schon beim Essen an und das hört mit der eigenen Überlegung schon auf. Und ich möchte den jungen Menschen gerne mal. Ja, ich bin noch kein Opa. Nein, ich fühle mich echt jung. Ja, das kann man ruhig mal sagen. Und ich bin mit den Kids oder mit den Jugendlichen echt gut drauf, ja. Und das muss man auch mal sagen, dass wir Älteren, etwas Älteren oder etwas noch Älteren, naja, so alt bin ich nur noch nicht, ne. Aber dass man da mit denen kommuniziert. Ja, ein ganz schwieriges Wort. Das Telefon. Ach, ich freue mich ja so, dass dieser Anschluss zurzeit wieder erreichbar ist. Ach, hallo, hier ist Buschi Bertmann. Und ich wollte sagen, dass Kuttner seine Redezeiten verkürzen soll, damit mehr Leute rankommen, damit nicht die armen Jungs alle warten müssen. Ja, ich habe einen Tipp für Leute, für Jugendliche, die im Ausland kostenlos übernachten wollen. Da gibt es eine Gastgeberliste, die heißt Passporta Servo. Und einzige Bedingung, man muss Esperanto sprechen können. Nähere Informationen kann man bei Esperanto-Jugend erfragen. Braucht man bloß im Telefonbuch nachgucken. Ja, hallo, hier ist Ute. Ich will einen guten Tipp abgeben. Die Kita am Friedrichshain im Prenzlauer Berg hat ab 1. September noch Plätze frei. Das ist eine super Adresse. Ich wollte bloß sagen, Kuttner, ich freue mich schon auf den 19. April, 19 Uhr, in der Hufelandstraße 19. Weil ich bin der andere, der sein Wahlrecht einklagt. Ich bin 15, heißt Benjamin. Und ich find's gut, wenn du wirklich kommen würdest und es ernst nehmen würdest. Jo, also, guter Tipp erstmal. Und zwar, wenn du eine Gashaltung hast, kannst du erstmal umdrehen, den Gaszähler. Läuft dann nämlich rückwärts. Ansonsten ein bisschen mehr Friketten spielen. Papa, das? Ich weiß nicht, Peter. Schnell auf den Balkon! Don't give me your problems! Diese Anschlüsse. vorübergehend nicht rein. Das ist doch nicht schlecht eigentlich, wa? Ja, man darf da halt bloß nicht mit Koffern und mit... Ja, das stimmt, da hat er recht gehabt. Ansonsten war es ja doch leicht traurig. Irgendwie bewegte sich das Spektrum der Tipps zwischen Schwarzmarkt und Ladendiebstahl. Ansonsten halte ich es eher auch mit dem älteren Kollegen da ganz am Anfang, mit den Überlebenstipps. Irgendwie fängt es mit dem Essen an und mit den Jugendlichen. Ach, da bin ich eigentlich euer Zutruf, wenn es nicht gerade Kids sind. Tschüss, nächste Woche ist wieder Sprechfunk und einen Tipp habe ich auch nicht. Tschüss. Ach doch, noch einen Tipp habe ich doch noch. Nightflirt hören, Jenny Munch, ja? Hier haben vorhin die ganzen Frauen immer nur singen dürfen. Jenny Munch redet und lässt wahrscheinlich die Kerle singen. Tschüss. Eine Zone.